Alle haben neue Befehle. Sei ein nettes Mädchen und küss die Wächter. Jetzt, wo der Lehrer nicht da ist, beginnen alle Kinder zu spielen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ja, genau, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welt-Mario-Tag. Ja, wie Jesus hat der einzige Zimmermann die Welt für sich begeistert, ist ein weltweites Phänomen geworden. Als Klempner ist er bekannt geworden, aber auch als Doktor und viele andere Sachen hat er in seiner langjährigen Tätigkeit bisher gemacht. Und wird uns weiterhin begleiten. Wir können heute Mario feiern. Ein positives, eins der wenigen letzten positiven Bilder, die uns in der Videospielbranche noch geblieben ist. Oder muss man Mario jetzt auch schon nach seinem Pronomen fragen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Japaner, die halten auch durch. Ja. Ich hätte jetzt ja gewettet, du kommst mit dem World Engineering Day um die Ecke. Ja gut, heute ist ja auch der Tag des offenen Töpferns. Das hatte ich ja auch schon mehrmals erwähnt. Also für alle Töpferfreunde ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber nächstes Jahr vielleicht. Ne? Ich bin so alt, ich habe noch Aschenbecher für meine Eltern getöpfert in der Schule. Ja, ich bin so alt, ich bin gerade in den zweiten Stimmbruch gekommen. Aber ja, das geht wieder vorüber. Tja, einiges passiert die Woche. Naja, hatten wir ja schon letzte Woche angekündigt, dass der Weltfrauentag über uns hereinbrechen wird. Aber wir haben noch einige andere Themen. Terroristen, süße Babys, alles Mögliche. Aber so wie ich das sehe, wirft der Frauentag seine Schatten nach hinten zuerst. Die Schatten werden länger. Ja, wir hören jetzt erstmal, was hier Annika Sarkeesian Brockschmidt uns über Trump, die Republikaner, den amerikanischen Konservatismus, die Union, die FDP und die AfD sagt. Denn das sollten wir uns unbedingt anhören, wie dieser Herr hier oder diese Dame hier bei Twitter uns mitteilt. Also, der Wunsch ist uns Befehl. Dann hören wir mal. Ich bin ja auch froh, dass jemand, der sich auskennt in Amerika, da mal Stellung nimmt. Was soll ich sonst denken als Deutscher, der nichts über Amerika weiß? Und achtet auch mal auf die fragenstellende Journalistin. Die ist auch sehr neutral. Das Problem ist, dass vieles im direkten Vergleich zu Donald Trump moderat scheint, was aber eigentlich gar nicht moderat ist. Nikki Haley ist mit Sicherheit vieles, aber keine moderate Republikanerin. Für die gibt es in dieser Partei keinen Platz mehr. Es gibt noch nicht mal mehr Platz für Leute wie Liz Cheney oder Andrew Kinzinger, die ja immer noch sehr konservativ sind, aber bestimmte rote Linien ziehen, die sie nicht überschreiten wollen. Und also, dass sie radikal und recht sind, ist vielleicht nichts Neues, aber dieses Antidemokratische, also wirklich den ganzen gesamten Apparat in Zweifel das zu geht ziehen. Gleich war gut los, ey. Genau. Also, dass die Republikanische Partei radikal und rechts ist, ist ja nichts Neues. Das, also, ne? Also das ordne ich hier mal als Journalistin so ein, wie das mein Job ist. Ne? Das ist ja unerträglich. War das auch schon immer da? Also zumindest im amerikanischen Konservatismus ist es so, wenn wir da in die zurück an den Anfang gehen, dass ein gewisses antidemokratisches Element immer schon vorhanden ist. Der Amerikaner. Na, da habt ihr es. Die waren deswegen schon immer gegen Demokratie. Deswegen heißen die auch Republikaner, ne? Weil, ich meine, wer hat nochmal die Sklaverei abgeschafft? Es war ja falsch, wie wir ja durch die kritische Rassentheorie gelernt haben. Ich glaube, das war Lincoln Riley, oder? Lincoln Riley. Obwohl, nee, die Sklaverei abschaffen war richtig, aber dann hier die quasi Apartheid abzuschaffen, das war falsch. Weil das hätte den weißen Leuten ja nur die Möglichkeit gegeben, so zu tun, als wäre das Problem des Rassismus erledigt, wie uns ja hier, wer war das? Candy oder? Oder war es denn jetzt, glaube ich, dieser Derek Bell, ne, der das gemeint hat? Die amerikanische Konservatismus hat immer schon eine konditionelle Beziehung zur Demokratie gehabt. Kurz gesagt, Demokratie funktioniert dann gut, wenn das von uns gewünschte Ergebnis eintritt. Ja, ähnlich wie der Kommunismus, ne? Hallo, Projektion, ja, eben. Ich meine, das ist ja Fan von. Da ist hier ein Riesenfan von. Ich finde das auch lustig, wie sie sich hier das Grinsen nicht verkneifen kann. Weil das Thema ist ja eigentlich ziemlich ernst. Sie ist ja angeblich eine Expertin dafür, aber grinst hier rum, während sie das erzählt. Und das ist natürlich, weil es in ihrem Kopf halt eben funkt von wegen, ja, das ist ja auch richtig so. Wir sollten ja alles umschmeißen. Das sollten wir ja tun. Aber natürlich nicht für die falschen Leute. Und was so ein Trump macht, warum sie die nicht mag, ist, dass er den Leuten Probleme macht, die sie mag, die das alles umschmeißen wollen. Sobald sich zeigt, dass man auf Dauer die Macht mehr, also dass man keine Mehrheit mehr überzeugen kann, dann ändert sich diese Ansicht relativ schnell. Das sieht man in der Geschichte und das sehen wir auch heute wieder. Die Geschichte jetzt von Thüringen oder was? Oder welche Geschichte meint ihr? Dass man die Mehrheit nicht mehr überzeugen kann. Ach, meint ihr, wie diese ganzen Hispanics und mittlerweile sogar die Schwarzen, die euch da von der Fahne gehen und die, wo dann Biden über die sagt, dass sie nicht wirklich schwarz sind, wenn sie die Demokraten nicht wählen? Meinst du das damit, Annika? So radikal wie bisher noch nie. Und das ist mit Sicherheit auch ein Ergebnis davon, dass die Wählerschaft der Republikaner rein demografisch gesehen stark schrumpft und das auch in Zukunft noch weiter tun wird. Moment mal. Das müsste ja Moment eigentlich... mal, Moment mal. Die Frau ist doch auf der Seite der Grünen und so. Und warum ist dann Radikalität auf einmal ein Makel beim politischen Gegner, wenn die gesamte Bewegung eigentlich nur vom Brüllen nach Radikalität lebt, in der sie selber ein Teil ist? Das verstehe ich nicht so ganz. Transformation, Enteignung, bla bla bla. Ja, ist doch klar. Also, ist das doch auch ist nichts anderes als Radikalität. Warum fremdet sie das bei den Republikanern als negativ? Ja, weil es halt die falsche Radikalität ist. Die ist ja nicht wirklich radikal, die ist ja doch immer nur reaktionär. Genau. Wenn wir selber reagieren auf irgendwelchen Scheiß, dann ist das ja gut, dann ist es radikal und fortschrittlich. Und wenn die anderen reagieren auf unseren Scheiß, dann ist es reaktionär und rückschrittlich. Wer will die Zeit zurückdrehen? Tralalala. Ja, es ist ja der vorbeugende Charakter. Man muss quasi vorbeugend extrem sein, bevor die Extremen, die schlechten Extremen, die Möglichkeit haben zu reagieren. Ne? Also, ach, Blödsinn. Alles nur Rhetorik. Blödsinn. Ich die Demokraten sterben. Wann kommt die jetzt auf deutsche Politik zu sprechen oder geht es jetzt wirklich nur über Amerika? Was sehen Sie denn für den Wahlkampf und für die Zukunft der USA voraus? Das Problem scheint vor allem zu sein, dass die Radikalität von Trumps Plänen nicht wirklich bei den Wählern ankommt. Es gab erst vor kurzem eine Studie, die gezeigt hat, dass ein erheblicher Teil der Amerikaner die Aussage Trumps, er möchte gerne Diktator für einen Tag sein, gar nicht kennt. Das heißt, hier gibt es eine erhebliche... Ja, entweder garantiert ernst gemeint oder B, es ist ja auch noch nie passiert, dass man jemandem gesagt hat, sozusagen, ja, was würden sie denn jetzt entscheiden? Und wenn die Leute dann sagen, ja, ich kann ja dies nicht machen, weil da und da die und die Mehrheit ist und ich kann das nicht machen, weil da und da die und die sind, die sagen nein. Und dass man dann nicht irgendwie mal, um zu gucken, quasi, wäre jetzt die Maximalforderung, dann den Leuten sagt, so, ja, wenn sie jetzt König für einen Tag wären oder wenn sie jetzt meinetwegen hier, na also einfach so als Gedankenspiel, um halt mal zu wissen, was diese Personen jetzt halt wirklich, wenn sie jetzt alles könnten, wenn sie jetzt nicht eingeschränkt wären durch irgendwelche anderen Kräfte, mit denen sie das in Einklang bringen müssen, was sie dann halt möchten. Das ist vollkommen unmöglich, ne? Dass es so irgendwie gedacht war oder so. Nee, das muss bedeuten, dass der natürlich Diktator für immer werden möchte und die Demokratie abschaffen will. Das ist natürlich die einzige Erklärung, die logisch ist, weil Gründe. Und auch hier, gerade aus Ihrer Bubble kommen immer wieder die Vorschläge oder die Hinweise, dass Demokratie vielleicht zu unbeweglich ist, um dem Klimawandel entgegenzutreten und so weiter und so fort. Also auch hier wieder gespaltene Zunge im Endeffekt. Die, und wenn das Grünen nicht der Fall ist, dann ist die Demokratie nicht gut genug und wir brauchen noch mehr Demokratie, noch mehr Räte, Frauenräte, Bürgerräte, Umwelträte, Republikanerräte. Keine Ahnung. Erhebliches Problem, was das Messaging der Demokraten angeht. Sie haben jetzt noch ein paar Monate Zeit, das Ruder rumzureißen. Ansonsten wird es für die amerikanische Demokratie wirklich dramatisch werden. Na, gucken wir mal auf die europäische, auf die deutsche Demokratie. Denn so Tendenzen, Rechte und ausgrenzende Positionen zu übernehmen, die kann man ja auch an der Union in Deutschland beobachten zum Beispiel. Alter, die sind sowas von auf Linie. Das ist unerträglich. Ja, das kann man da beobachten. Ne? Das ist ja schon mal eine Tatsache an sich. Ne? Da müssen wir uns mal fragen, wie da jetzt so die Einschätzung ist, ob das jetzt hier genauso dicke kommt wie da. Weil das haben wir ja schon festgestellt, dass es auf jeden Fall die Realität ist, die wir hier besprechen. Und nicht irgendwie nur das, was in unseren Hirnen gerade vorgeht. Genau, es ist so offensichtlich, das braucht man doch gar nicht auszusprechen. Sieht doch jeder. Kulturzeit war mal ein Muss in meinem Tag. Ich habe andere Sachen gelassen, damit ich die Kulturzeit sehen kann. Damals ging es auch nur um Kultur. Genau. Da hatten sie den Marxismus noch weggelassen. Halten Sie das für möglich, dass die auch in einigen Jahren von Extremisten übernommen wird? Also es gibt mit Sicherheit große Unterschiede, was die Situation angeht, aber es ist richtig, wir ja, nochmal, ne? Es geht jetzt davon aus, dass die Republikaner von Extremisten übernommen werden, die Republikaner. Und was ist bei den Demokraten los? Da haben sie für die erste Kopftuchmuslima ihre über 200 Jahre alte Regel mal eben gekippt gegen religiöse Kopfbedeckungen im Repräsentantenhaus. Mal eben. Aber das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Das hat nichts mit Extremismus zu tun. Und dass da irgendwie rausgekommen ist, dass die da irgendwie geheiratet haben soll, so um dem eine Staatsbürgerschaft zu verschaffen, lauter solche Dinge. Und jetzt diese ganze Israel-Geschichte und so. Aber das ist alles überhaupt nicht irgendwie unterwandert von Extremisten oder so. Oder die Vizepräsidentin, die diese ganzen kommunistischen Begriffe da verwendet, wie Equity und lauter so ein Zeug. Nee, ist überhaupt nicht, ne? Oder diese Breitfahne, die immer mit mehr Zeug irgendwie zugemüllt wird, die da gehisst wird, irgendwelche kommunistischen alternativen Weihnachtsfeste, die im Weißen Haus gefeiert werden. Das ist alles voll normal und demokratisch und friedlich und könnte man auch jederzeit wieder mit aufhören, weil ist ja alles nicht extrem und schielt ja keiner drauf, ist ja niemandens Weltformel und so und das ist ja alles easygoing, ne? Wir sehen auch vor allem in der Union, aber auch in Teilen der FDP eine gewisse Bereitschaft von führenden Figuren dieser Parteien, rechte Narrative aus den USA zu übernehmen und sie hierzulande auszuprobieren. Abgesehen davon, dass man Rechtspopulisten, also die Hoffnung ist natürlich, dass man der AfD dadurch Stimmen abgreift. Abgesehen davon, dass man Rechtspopulisten die Themen nicht abknöpfen und damit an der Wahl umpumpen kann. Moment mal, das ist schon wieder so ein Tunnelblick, den du da fährst, Annika. Wie wäre es denn mit, das ist die Überzeugung dieser Politiker. Die glauben, hier läuft was schief, die möchten gegensteuern. Nein, du unterstellst gleich, es geht nur um Macht, weil Iron Law of Woke Projection. Ihr projiziert immer eure eigenen Gedanken auf die anderen. Und so ist es auch in dem Fall. Das ist ja grauenhaft, was du für ein offenes Buch bist. Ist auch noch ein zweiter Denkfehler letzten Endes dabei, nämlich, dass wir hier ein ganz anderes politisches System und auch ein anderes Wahlsystem haben. Wir haben Verhältniswahlrecht, in der USA gibt es Mehrheitswahlrecht. Das heißt, es gibt im deutschen politischen System viel weniger Möglichkeiten, die eine Herrschaft der Minderheit, und diese Politik ist unbeliebt, diese Narrative sind unbeliebt, überhaupt möglich machen. Das sagt die mit einer Regierung an der Macht, die noch 30% der Wähler hinter sich hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die mag sie ja nicht mal. Ihre Lieblinge sind doch hier die MLPD oder die Linke oder so. Ja, ist doch scheißegal, aber da, ja, dann sind es 5% mehr oder so. Oder was weiß ich, Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber das, ihr seid die Minderheit. Dieses ganze Zeug von denen lebt nur davon, dass man diese Ideale irgendwie groß hinschreibt und es nicht weiter ausführt. und dann einfach nur stur und stramm in diese Richtung marschiert. Und auf jedem rumtrampelt, der sich da irgendwie entgegenwirft und sagt, nein, halt, stopp mal eben, wir sind hier auf dem Holzweg. Ist unpopulär, ja. Das ist eine Fehlkalkulation, von der man meinen sollte, dass Herr Merz und Co. sich derer bewusst sind, aber es wird dann wahrscheinlich an der Wahlurne die Quittung dafür geben. Boah, und ja, dann und noch von oben runter. Von oben runter, wo die CDU ständig zulegt. Es ist so völlig realitätsfern. Ach, es ist so lustig einfach. Diese Dame. Man sollte meinen, dass ihm das bewusst ist, weil wir ja schon die Hegemonie in dieser ganzen Wissenschaft haben, die immer, wenn wir das brauchen, um unser Narrativ zu stützen, die passende Studie bereithält. So wie wir jetzt auch schon wieder eine Studie haben, die beweist, dass das mit den Bezahlkarten überhaupt nichts bringt. Das ging aber schnell. Kaum richtig eingeführt, schon haben wir die Studien, die es beweisen, dass es alles nichts bringt. Wie toll. Und ich meine, auch wenn das nicht übertragbar ist, ist die rechte Gefahr damit natürlich auch noch nicht gebannt. Vielen Dank, Annika Brockschmidt. Journalismus, hey, Leute. Eduard von Schnitzler hätte es nicht besser gekonnt, Mädchen. Alter Schwede. Ja, die Gefahr von rechts, die ist da noch nicht gebannt, ne? Chris, wir müssen mal umschalten. Wir müssen dringend umschalten für unsere Live-Schaltung nach Seattle zu Steam. Chris, okay. Es ist Zeit, dass wir umschalten. Okay. Wir refreshen hier mal bitte einmal die Zahl der Anhänger. Weil wir kommen eigentlich erst später zu diesem Themenschwerpunkt, aber wir sind bei 249.994 Followern bei Sweet Baby Inc. Und als alte Gamergater macht uns das so ein bisschen froh, dass dieses Ding so explodiert ist und wir wollen einfach dabei sein, bevor wir gleich drüber sprechen, was es für eine Bewandtnis damit hat und warum wir uns alle so freuen. Wir wollen einfach bei diesem Moment dabei sein. Wo es passiert. Ist es schon soweit? Nee, noch nicht ganz. Haben die Leute vom Chat, ne? Vielleicht noch vier Leute vom Chat, schnell rüber auf Steam. Genau, einfach mal abonnieren, Sweet Baby Ink Detected. Okay. Wir sind bei 97. Ja, gleich sind es 250.000 Leute, die keinen Bock drauf haben, dass Spiele weiterhin irgendwie vermüllt werden mit Kulturmarxismus. Perfekt. Noch zwei. 98. Komm, einer von euch kann der 250. sein. Haut rein. Kommt schon. Vielleicht ist ein Weltraumaffen-Zuhörer der das voll macht, das Ding. Wäre doch eine schöne Geste von uns, dass wir auch sagen, hier sind wir dafür. Und wir haben einen beigetragen. Ja, es ist passiert. Konfetti-Regen, Feuerwerk. Ethischer Journalismus ist doch schön. Ja, das war unsere Live-Schaltung zu Steam. Jetzt können wir im Programm weitermachen. Wir kommen später mit einem Schwerpunkt zu dem Thema Sweet Baby Ink. Ja, das ist das neue Buch von Annika. Und das fand ich auch super, weil sie ist eine Amerika-Expertin. Was haben wir da in Amerika gesehen nach dieser George-Floyd-Geschichte? Unglaublich viel Aufstand mit Brandstiftungen. Und die schreibt ein Buch, nennt es Die Brandstifter. Und bei dem Buch geht es aber nicht um die Leute, die das da gemacht haben, sondern um die Gegner von denen. Das fand ich auch unglaublich. Die Brandstifter, die nennt ihr Scheißbuch echt Die Brandstifter. In der aktuellen Zeit nennt sie ein Buch über die Republikaner Die Brandstifter. Vielleicht verstehst du das falsch, vielleicht ist ein Kapitel über die Black Lives Matter-Unruhen drin? Ich glaube ja nicht. Und sie kritisiert das irgendwie? Nee, hier steht mir jetzt nicht zusammen. Irgendwelche Leichenausgaben, aber erinnert euch noch an die Tea Party? Die Tea Party, die wird die Republikaner radikalisieren. Und ja, nee, die ändert sich anscheinend auch nicht. Doch, das war doch diese komische Uschi, diese unglaublich peinliche Uschi, die da irgendwie vorne dran stand. Wie hieß die denn? Da gibt es verschiedene. Nee, da war doch eine, war doch immer so irgendwie so diese Galionsfigur dafür und die war auch Palin, genau. Sarah Palin? Sarah Palin, ja. Ich glaube nicht. Das war doch danach noch, oder? Die Galionsfigur. Nee, der hat sich Habe das ich das falsch in gegründet. Erinnerung? Ich meine, das ist Ja, in Amerika. der hat sich das gegründet, nachdem Obama gewählt war. Palin dann war doch die Okay. Gegnerin von ihm bei seiner ersten Wahl. Ja, Da wird aber er schon wieder wir dürfen nie durch. vergessen, wir haben Sarah Palin zu verdanken. Die hat ja die Nazis vom Mond zurückgeschlagen in Iron Sky, ne? Stimmt. Okay. Ja, nee, die Brandstifter zeichnet die Geschichte, ja, die ausgedachte Geschichte von Frau Brockschmidt wahrscheinlich, der Republikanischen Partei nach und stellt ihre wichtigsten Akteure vor. Laut Annika Brockschmidt, wichtigste Akteure. Dabei wird deutlich, wie porös die Brandmauer zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus in den USA schon immer war. Nicht erst seit Trump. Ja, wie ja eben schon gefragt wurde, wer waren denn die mit der Sklaverei in Amerika? Ja, Lincoln, Riley und so. Brockschmidt erzählt packend vom Pferd, wie historische Entwicklung und Machtkämpfe die Partei geprägt und radikalisiert haben und warum das Ergebnis der Präsidentschaft 2024 nicht nur für die USA von entscheidender Bedeutung sein wird. Ja. Ganz bestimmt die Brandstifter. Wo die wahre Gefahr lauert. Alle reden über die RAF und wer kümmert sich um die Hunderten Ja, gewaltbereiten genau. ExtremistInnen mit offenen Nennen, Haftbefehlen? Nein? Extremisten. Ja, also hier haben wir, nachdem wir letzte Woche schon diesen wunderbaren Artikel gelesen haben, darüber, dass die Frau Klette doch nur ein bürgerliches Leben führen wollte und dass sie gar keine andere Chance hatte, wirtschaftlich zu überleben, als durch Raubüberfälle mit Waffengewalt. Naja, also zumindest Straftaten zu begehen, weil sie im Untergrund gelebt hat. Ne? Die Frage, wer ihr alles geholfen hat, ist ja natürlich noch offen. Aber kommt ja noch. Und hier gleich kommt dann nächste, die Woche später kommt dann der nächste Unsinn von der Taz, diesmal von Kaspar Schaller. Der fühlt sich in die 70er zurückversetzt. Jetzt auch noch die RAF, seit Daniela Klette in einem Kreuzberger Wohnblock verhaftet wurde, feiert die Raffsucht. I see what you did there. So funny. Dying. Die Raffsucht, fröhliche Urstände in der Republik. Die Medien, die Polizei, die immer bereiten deutschen Blockwartseelen geben sich dem Frisson der 70er hin. Endlich wieder richtiger Linksterrorismus, Großfahndung, kalter Krieg, klare Feinde, klare Erzählmuster. Endlich wieder 70er. Da gibt es Was? einiges zu entpacken, wie Wokis sagen würden. Ist mal wieder Spiegelwelt, hm? Die deutschen Blockwartseelen, also Blockwarte. Lieber Kasper, Wie wir sie aus dem Nazireich Blockwarte kennen, ne? Das haben die sind Leute, Kommunisten ja. die ihre eigenen Nachbarn ausgespäht haben und aufgepasst haben, dass die sich an die Regeln halten. Terroristen auf der anderen Seite sind Menschen, die mit Waffengewalt versucht haben, ihre politischen Forderungen durchzusetzen, mit Geiselnahmen, Morden, Sprengstoffanschlägen. Und jemand, der möchte, dass diese Leute hinter Gitter sind, ist kein Blockwart, sondern der steht mit beiden Beinen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Basis. Und du, lese ich hier zwischen den Zeilen, findest die nicht so gut. Wir befinden uns im politisch und ideologisch höchst verworrenen und widersprüchlichen 21. Jahrhundert. Bringen wir etwas Klarheit in die Unordnung. Wo droht denn gerade die größte Gefahr in diesem Land? Sind es wirklich Linksterroristen aus einer vergangenen Zeit? Zum Glück haben wir da kalte Zahlen. Und dann wird gesagt, ja, es gibt 33 offene Haftbefehle gegen Linke und es gibt 915 offene Haftbefehle gegen Rechte. Und das ist die einfache Milchmädchenrechnung, die er hier aufstellt. Sagen wir mal so, wie viele von, also ich wüsste gerne, wie viele von den 915 irgendwas mit Feuerwaffen zu tun haben, weil bei der Frau Kletter hat man unter anderem eine schussfähige Panzerfaust nebst nötiger Munition gefunden, eine Kalaschnikow mit Tupperware-Behältern voller scharfer Munition für dieses Gewehr, mehrere Pistolen. Und du willst mir immer noch erzählen, dass irgendwie irgendwelche... Ich meine, ich brauche weder Nazis noch Linksradikale. Wirklich. Aber zu also die Qualität zu vergleichen, Ronny aus Zwickau und jemanden, der halt eine Kalasch, der mehrere Kriegswaffen in seiner Wohnung hat, Kaspar, die gehen ein bisschen die Verhältnisse verloren, glaube ich. Auch was Bedrohung, was wäre denn, wenn die Frau Klette das mitgekriegt hätte, dass die Polizisten kommen? Wie viele Leute wären dabei vielleicht draufgegangen? Ich weiß, okay, für dich sind Polizisten vielleicht auch nicht so richtig Menschen. Das kommt ja bei euch Linken oft vor, aber also. Ja, nur ganz kurz zum Kontext. Jetzt nicht aktuelle Zahlen, 2 Jahre alte Zahlen. 629 Haftbefehle, PKS rechts, bei 481 Personen, muss man auch mal sehen. Ne? Also es kann ja auch mehrere Haftbefehle gegen eine Person vorliegen. 82% der Fälle ist Allgemeinkriminalität, Diebstahl, Betrug. Ist der Hintergrund für den Haftbefehl. Und es wurde nur wegen einer anderen Sache dem PKS über zugeordnet. Okay. 114 Haftbefehle wurden rechtsmotivierten Straftaten, Verwendung von Kennzeichen, Volksverhetzung, verfassungswidrige Organisationen ausgestellt. Und bei 19 von denen geht es um politisch motivierte Gewaltdelikte und das ist halt von der PKS. Einfach nur auf Schusswaffen war das jetzt nicht aufgeschlüsselt, aber ich habe jetzt auch nicht lang gesucht. Das waren die ersten. Ja, zwei. Aber ich denke, die wenigsten Ronnies aus Zwickau haben eine Kalaschnikow und eine Panzerfaust zu Hause. Also, die haben dann eher eine. Fairerweise müsste man jetzt sagen, wie es bei den linken Haftbefehlen aussieht. Ich lasse das jetzt aber einfach mal. Nee. Das, ja. Also, und der fragt dann halt noch, warum sich so wenige Podcaster, Polizisten, Reporter auf die Suche nach untergetauchten Rechten machen, weil es ungefährlicher ist, die Gespenster von gestern irgendwie nochmal zu besiegen. Ja. Hey, weil wir die ja auch schon besiegt haben beim letzten Mal, oder wie? Ich meine, deswegen die sind zwar alle flüchtig und nie vor Gericht gewesen und so, aber naja. Ja. Die Taz wieder stabil halt, ne? Ja, dieser Artikel hier wurde leider nicht richtig archiviert. Irgendwie ist die Welt jetzt mittlerweile schlau geworden. Zeitlang konnte man ja die ganzen Plus-Artikel alle im Archive mal lesen. Aber hier geht es um ja, eine Solidaritätskundgebung, die wohl auch nicht klein gewesen sein soll in Berlin, die es jetzt gab. Ja, aber ich habe was von 250 Leuten gelesen. Okay. Aber vielleicht war das eine andere Demo, kann sein. Ist das die mit diesem schwarzen Transparent vorneweg? Sieht man da was? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das hier ein Symbolbild ist oder. Nee. Hier steht nichts von Symbolbild. Also wird das wohl dieses hier gewesen sein. Aber das ist ein schwarzes Transparent. Ja, ich glaube, das ist das. Okay. Ja, gut. Ja, aber 250. Ja. Das sind ja genauso viele wie bei der rechten, über rechten Demos. Ja, aber ich hab einen Tweet dazu verfasst, da war auch der Text, warte mal, ich müsste ihn nur finden, weil das war halt noch ein Frontfoto, wo du dieses Ding sehen konntest, dieses Transparent, auf dem steht: Freiheit und Glück stoppt den Staatsterrorismus, Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen. Und auf dem Foto, das ich habe, siehst du halt die ganzen schwarzen Kappen dahinter und es brennen im Hintergrund Bengalos und Rauchfackeln. Und ich habe halt geschrieben, man stelle sich die Demo mit der gleichen Optik für Beate Zschäpe vor, ne, was hier im Land los wäre. Ne. Militante Leute, die sagen hier, das Staatsterrorismus, dass die Frau Zschäpe im Gefängnis sitzen muss und man muss mit ihr Solidarität haben und sie ist eine politische Gefangene. Was würden die Medien, die würden explodieren? Steinmeier würde Viertelstunde zu den Leuten sprechen nach der Tagesschau. Nancy und Lisa würden eine Milliarde raushauen. Und ist Staatsterrorismus nicht die Legitimierung? Na, weiß ich, kann schon sein. Ne? Und vor allem, das Beste ist ja, diese Antifa-Leute träumen von einem Staat, der purer Staatsterrorismus ist. Und sie schreiben da aber stoppt den Staatsterrorismus drauf. Wie immer geht es nicht um ihre Seite. Wenn sie den dann machen, nach der Revolution, dann ist das völlig in Ordnung, weil ein linkes System kann ohne Staatsterrorismus nicht existieren. Nicht auf Dauer. Ja, ist auch so. Feministischer Kampftag. Hey. Hieß der nicht früher Frauentag? Nee, Kampftag. Ah, Steune, ne? Jetzt Frauentag, aber eigentlich ist es der Kampftag. Und das erklärt uns ja auch der Freundeskreis Hannover, sogenannter überparteilicher Förderverein für die Stadt Hannover. Wo so Leute drin vernetzt sind, wie hier unsere Staatstheater und Oper und so. Und alle möglichen NGOs. Und die schreiben hier, am 8. März ist feministischer Kampftag. Wisst ihr eigentlich, was das ist? Oder wieso wir an diesem Tag auf die Straße gehen? In Hannover wird natürlich auch protestiert. Damit protestiert, ja. Warum hat das Huhn die Straße überquert? Wollte ich schon immer wissen. Die Geschichte und Hintergründe. Erstmals wurde ein Frauentag in Anführungsstrichen auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen beschlossen. Genau so ist es. Ja, und so weiter und so fort. Die aktuellen Ziele. Der feministische Kampftag fokussiert sich, wie der Name schon sagt, auf geschlechtliche Gleichstellung. Das sagt der Name. Jedes Jahr steht ein neues wichtiges Motto im Fokus. Und das Motto lautet immer, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Dazu gehören unter anderem der gleiche Zugang zur Bildung. Okay. Wer ist nochmal überrepräsentiert an der Uni? Weiße. Stimmt. Ausbildung. Wissenschaft und Technik. Okay. Die Benachteiligung von Frauenarmut. Die Beseitigung von Frauenarmut. Und die systematische Benachteiligung. Richtig muss es heißen, von Beseitigung von allen Frauen, die Almut heißen, glaube ich. Oder hast du dich verlesen? Ja, systematische Benachteiligung, wer kennt sie nicht, ne? Sexualisierte Gewalt, körperliche Selbstbestimmung, Care-Arbeit, Alltags, Sexismus und Antifeminismus. Also für Antifeminismus sind sie auch, ja, das finde ich gut. Das sind Themen, die heute immer wichtiger werden. Weil die anderen Sachen sind ja positiv, ne? Oder nee, sexualisierte Gewalt, sind sie da auch für? Ja, scheinbar. Keine Ahnung. Ich sehe, unser Publikum ist einfach noch nicht gebildet genug. Max, wann ist denn Internationaler Männertag? Max, der ist 364 Tage im Jahr. Ne? Schreib dir das mal hinter die Ohren. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gehört übrigens, das Argument. Educate yourself. Irgendwie haben sie sich davon entfernt. Ich weiß nicht, ob wir später das Video auch drin haben von der einen Veranstaltung. Nimm es nicht vorweg. Weil da habe ich mir auch gedacht, so, patriarchalischer Kampftag, könnte man nicht vielleicht auch mal sowas organisieren? Aber dann da kommen wir später zu. Ja, patriarchaler Kampftag, das hat doch die Chefin vom Center for Intersectional Justice schon vor 2-3 Jahren irgendwie gefordert, dass man das so umbenennt. Nein, was der Preis meint, ist ein patriarchaler Kampftag. Ach so, wir kämpfen für das Patriarchat quasi dann, oder wie? Ja, genau. Wir erkämpfen die von den Frauen eingenommenen Bastionen zurück. Machen wir auch so einen Jahrmarkt, mit, wo wir irgendwelche Puppen anketten können an Herde und irgendwie sowas. Okay. Ja, die Wichtigkeit von Flinter-Sternchen-Personen. Moment, das ist mir letztens auch aufgefallen. Das ist doch gar nicht mehr Flinter, das ist doch Slinter. Ja. Da haben wir doch drüber gesprochen. Ja, die sind nicht so ganz aktuell. Das ist nicht mehr, ja. Vielleicht sollten die mal ein Seminar bei uns besuchen. Exkommunizieren sollten die. Mit Flinterpersonen sind alle Frauen, lesbische, intersexuelle, nicht-binäre, transsexuelle und Agender-Personen gemeint. Anfangs lag der Fokus auf der Gleichberechtigung für Frauen. Der Feminismus ist schon lange nicht mehr nur das. Wisst ihr Bescheid? Nicht jede Sternchen R hat die gleichen Probleme oder Erfahrungen. Aber wenn sie sich nicht mit unseren Zielen überschneiden, dann sind sie wohl unwichtig. Besonders wichtig ist es also, dass am feministischen Kampftag die Aufmerksamkeit auf allen Flinter-Sternchen-Personen liegt. Feministischer Kampftag anstatt Internationaler Frauentag. Jetzt wird es interessant. Kann ich das eigentlich ein bisschen größer machen hier noch? Schwer lesen, ja. Der feministische Kampftag soll den Fokus auf systematische Benachteiligung von Flinter-Personen legen. Der Internationale Frauentag entwickelt sich immer mehr zu einem kommerziellen Feiertag, welcher jedoch keine Änderung in der Gesellschaft hervorbringt. Ja, noch nicht mal das ist ja richtig wahr, aber gut. Es soll nicht um das Verschenken von Blumen gehen, sondern um politische Veränderungen. Feminismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und geht jede Sternchen N etwas an. Wieso braucht es also einen speziellen Tag für den Feminismus? Na, jetzt wissen wir schon Bescheid. Feministischer Kampftag oder ne, bedeutet, oder Frauenkampftag bedeutet, es geht nicht um Frauen, es geht um Feminismus. Jeden Tag kämpfen Feminist-SternchenInnen für ihre Ziele. Ein Aktionstag ist jedoch eine Chance, das Thema an einem bestimmten Tag nochmal in den Vordergrund zu rücken, außer den anderen 1000 aktiven Tagen, die ihr da irgendwie habt, euren gegen dies, euren gegen das, euren gegen Gewalt hier, euren gegen Gewalt dort, eure Trans ganzen Day Motto-Tage. Of Visibility. Ja, und dann gab es hier zwei Demos und bei der einen Demo ist dieses hier verteilt worden. Das ist auch wieder von diesem Instagram-Account vom Freundeskreis Hannover. Und die schreiben hier, das haben wir gerade von einer der Ordnerinnen in die Hand gedrückt bekommen. Die Demosprüche, ja, man könnte es auch Parolen nennen, aber das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen sind es die Demosprüche. So magische Formeln oder wie Sprüche. Finde ich sehr gut. Vor allem, weil hier trifft sich der internationale Marxismus und die kurdische Arbeiterpartei mit My Body, My Choice, Flinters, die ja anscheinend was gegen saffische Personen haben, sonst wären es ja Slinters. Und ja. Ja, und was sind die Demosprüche? Macker gibt's in jeder Stadt, bildet Banden, macht sie platt. Ist natürlich keine Aufforderung zu Gewalt in irgendeiner Form, ne, weil... Bildet Banden ist doch eindeutig befürwortet, auch von Ministerialpersonal, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. My body, my choice, okay. Außer natürlich, eine von den Banden kommt vorbei und macht dich platt, dann ist es natürlich... Ja, aber es dürfen keine Familienmitglieder drin sein, ne? Mit Familienmitgliedern eine Bande ist gleich ein Clan. Das ist was anderes. Flinter, die kämpfen, sind Flinter, die leben. Okay. Gegen das Konstrukt von Gender und Nation, Widerstand und Revolution. Genau, das ist aber keine Aufforderung, irgendwie die Demokratie abzuschaffen oder so, ne? Oder Staat oder nein. Zu delegitimieren oder so. Gegen Macker und Sexisten. Fight the power, fight the system. Ja, siehe, einer drüber. Also ist natürlich auch alles kein Demokratie abschaffen. Das nächste weiß nicht, was es bedeutet. Dann haben wir diesen Spruch von den Iranern da. Dieses Ni Una Menos ist, wie heißt das? Gegen Femizid in Südamerika. Okay. So. Das Jihan Azadi ist Kurdenpartei. Okay. Ja, und YPJ auch Kurdenpartei. Ja. Ja, das weiß ich ja. Das sind diese, die da gegen den IS gekämpft haben. Natürlich auch mit dem roten Stern. Alerta, Alerta, Antifeminista. Ach nee, Moment. Antisexister. Keine Flinter, da fehlt das Sternchen, ist illegal, hier und jetzt und überall. Also die Sternchen sind schon illegal, oder wie? Der nächste ist mein Favorit. Genau, Eheküche, Vaterland, Schwarz-Rot-Gold wird abgebrannt. Aber es ist kein Fall für den Verfassungsschutz oder so. Nee. Wer wollte das letzte Mal die deutsche Fahne abschaffen? Also ich meine jetzt noch nicht in unserer... Das war die Olle, die sie dem Reul oder wem aus der Hand genommen hat damals. Wohlgemerkt Hannover, ne? Also da, wo der zauberhafte Verfassungsschutz Niedersachsen, der deutschlandweit für seine sehr sinnvollen Social-Media-Posts berühmt ist. Aber ich denke mal, dieses hier werden wir in deren Bericht eher nicht finden. Feuer und Flamme dem Patriarchat. Das ist ja nur das Patriarchat. Das ist ja klar, was das bedeutet. Ne? Und da darf natürlich auch geschossen werden. Verbrennt, verbrennt man bald auch Menschen. Gegen Patriarchat und Kapital. Wie, ich dachte, ihr wollt das Geld haben. War doch eben noch. Stand doch eben noch auf dem Zettel. Und jetzt ist das auch wieder falsch, oder wie? Immerhin reimt sich das jetzt wieder. Ja, da kämpfen die Flinter international. Freiheit für alle politischen großgeschrieben. Politischen auch großgeschrieben. Gefangenen. Also politische Gefangenen TM, meinst du? Das ist eine eingetragene Marke, darum ist es groß. Wahrscheinlich, ja. Kennen wir ja alle, ne? Die ganzen politischen Gefangenen. Die eher so demokratiefreundlich und vernünftig sind. Meinen die Leute, die ihre GZ nicht gezahlt haben? Und ja, ich weiß, das heißt nicht mehr GZ. Aber es heißt politische Gefangene. Und Flint-A-Personen. Ja, super, ne? Was alles so geht. Ist immer wieder interessant, was hier an der Scheune steht. An interessanten Dingen. Genau. Das ist die gelebte Intersektionalität. Intersektionalität. Aber auch Intersexualität. Aber gut, ja. Stimmt. Aber es ist alles okay. Und Polizei Berlin Einsatz schreibt hier auf Twitter: Bei einem Aufzug mit mehreren tausend Teilnehmern anlässlich des Frauentages wurde am Startpunkt unter den Linden Friedrichstraße in Mitte ein bereits im Vorfeld untersagtes antisemitisches Lied abgespielt. Die Veranstaltungsleiterin wurde aufgefordert, das Abspielen zu unterlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Alles super mit diesem feministischen Kampf. Das ist nur Gleichberechtigung und lauter sinnvolle Dinge. Und nur das böse Patriarchat könnte irgendetwas dagegen haben. Zurück zu unserem gewöhnlichen Programm von die Demokratie ist in Gefahr, weil die Leute antifeministisch sind und gerne in den Wald gehen. Das ist alles einfach nur ein riesiges Missverständnis. Die wollten einfach zum Weltfrauentag der Erika hulden und deswegen haben die das Lied gesungen. Oder nee, das war was anderes. Ne? Ja. Ach ja. Oh ja, das Schöne. Ja. Der Landesfrauenrat, glaube ich. Ach so, der Landesfrauenrat Hamburg ist ein Ding, das ich auch bisher nicht kannte, wirklich, aber das gibt es ja wahrscheinlich überall. Ja, und es gibt 16. Ich habe das ja mal meine Erhebung gemacht und auch mal geguckt, welche Parteien in den jeweiligen Räten sitzen. Und es gibt ja mehrere Bundesländer, in denen ja auch die Linkspartei da mit drin ist. Also Linkspartei und CDU in einem Gremium. CDU, und FDP, alle außer AfD, wobei die AfD in einem Land auch schon mit drin ist und das ist Bayern und es liegt daran, dass in Bayern immer die Parteien, die auch im Landtag vertreten sind, auch in den Bayerischen Frauenrat mit aufgenommen werden, automatisch. Ich finde hier eigentlich nur fast nur den ersten Absatz interessant in dem Artikel, der Rest ist uninteressant, großenteils. Das ist das übliche Zeug halt. Es wird behauptet, Frauen verdienen 21% weniger in Hamburg und Vereine für Transfrauen, feministische Verbände, wir wollen gleichberechtigt, bla bla bla bla bla. Aber am aufschlussreichsten, wie gesagt, fand ich hier die Frage von der Taz: Braucht es politisch die Kategorie Frau heute überhaupt noch Frau Huber? Was ich schon geil finde, weil Ministerium für Frauen, Dingensbummens und Gedöns, Frauenförderung, Frauenquote. Brauchen wir diese Kategorie überhaupt noch? Frau Huber. Ja, wir brauchen sie meiner Meinung nach, damit wir sie abschaffen können. Das Ziel ist es natürlich, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern mehr gibt und wir deshalb nicht mehr über sie reden müssen. Aber da sind wir leider noch nicht. Wenn wir in der Politik schon jetzt auf die Kategorie Frau verzichten, können wir die Diskriminierung nicht mehr sichtbar machen. Ja, natürlich. Das ist das Ziel, ja. Also wenn das euer Ziel ist, dann macht ihr aber alles falsch. Das Ziel ist natürlich, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern mehr gibt, politisch. Das heißt, Männer können dann auch zum Frauenarzt gehen oder was, wenn sie Bock drauf haben. Oder da gibt es dann auch irgendwie, für Männer gibt es auch irgendwie Gebärmutterkrebs-Vorbeugepolitik oder was. Wollten Kuckucksheim. Also das von so Leuten, die über jedes Thema, über Klimaanlagen in scheiß Büros, über Lenkradhöhen und ja, alles, über jedes Thema wird dann ein Geschlechterkampf vom Zaun gebrochen. Überflüssige Kategorie. Und das sind die Leute, die sagen, also am liebsten hätten wir ja gar keine Geschlechterkämpfe mehr oder was. Ja, alles gleich, so wie es in den Beschreibungen von der politischen, hier zur politischen Bildung ja auch drin steht, dass da keinerlei Unterschiede mehr sozusagen wahrnehmen sollen, wenn man es nicht sieht oder so. Der zweite Schwerpunkt sind feministische Mobilitätsprojekte, die wir in Hamburg vorantreiben wollen. Unser öffentlicher Nahverkehr ist zum Beispiel sehr stark darauf ausgerichtet, dass Menschen vom Stadtrand zur Arbeit in die Stadt kommen. Das sind mehrheitlich Männer. Frauen, die mehr Fürsorgearbeit übernehmen müssen, müssen aber noch zur Kita, zum Einkaufen oder zur Oma. Darauf sind unsere Mobilitätskonzepte nicht ausgerichtet. Und das wollen wir ändern. Was? Ich meine, das Patriarchat hat irgendwie verhindert, dass bei der Oma eine Haltestelle vor der Haustür ist, oder was? Und es gibt in Hamburg, ich war erst einen Tag in meinem Leben in Hamburg und bin dort nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dort auch sowas wie S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen gibt, ja? Ja, nennt sich Hochbahn, ja? Glaube ich. Ja. Fährt unten, aber heißt so. Und da steht halt nicht dran, irgendwie, hier dürfen nur Männer mit zur Arbeit fahren. Doch, da steht sondern die fahren dran, halt auch dahin, wo Ärzte sind oder Supermärkte oder Oma wohnen. Also in den 90ern hatten wir noch diese Zugtüren, die immer so richtig so ram, pam, pam, so zugefallen sind, nochmal so dreimal gefedert sind. Ja, oder die frauenfeindlichen Türen in den Intercity, wo man das Ding runterklappen musste. Der Dan fragt, ob der feministische Mobilitätsverein dieser Besenflechterkreis ist. Und das möchte ich nicht kommentieren. Nee. Ja, dann geht es um die Geschichte der Frauenvereine in Hamburg und so. Das ist eigentlich dann, wie gesagt, alles uninteressant. Kommen wir dann in 75 weiteren Jahren ohne einen Landesfrauenrat aus? Ich glaube nicht. Vielleicht heißt unser Verein dann anders. Wahrscheinlich hat er andere Schwerpunkte. Aber eine wachsame Zivilgesellschaft, die auf Gleichstellung achtet, wird es immer brauchen. Ja, nur weil der Frauenrat existent ist, heißt es nicht, dass wir Gerechtigkeitsproblem oder so Problem haben. So kann man sich das auch erklären. Das ist so ein bisschen Zirkelschluss, oder? Oh, wir sind hier, weil es so schlimm ist. Es ist so schlimm, weil wir nicht, wenn wir nicht hier wären, wäre es noch viel schlimmer. Ja, aber das ist doch eigentlich der ganze Stick von Woke-Aktivismus. Guck mal, hier ist ein Problem, das du gar nicht siehst, aber wir sehen das und deswegen haben wir jetzt hier 200 Millionen Fördergelder. Ja, ich meine, man darf das aber ja nicht unterschätzen. Wenn man das mal hier so hinnimmt, es ist ja klar, wenn du sowas hast wie Frauenverein oder sowas, die sehr viele Erfolge vorweisen können, Gleichstellungsbeauftragte, also Frauenrechtsbeauftragte früher, heute ist das ja etwas anderes, die brauchen ja im Endeffekt auch einen neuen Nährboden für Konflikte und deswegen ist es ja irgendwie klar, dass die sich da noch andere Leute ins Boot holen, die dann wieder heiße, aktuelle Kontroversen haben, damit sie wieder eine Berechtigung für sich selber haben. Ja, ich wollte vorhin schon fragen, ob da so kann man das nicht interpretieren, braucht es sie in 75 Jahren noch? Ja, wir werden schon irgendwas machen, vielleicht haben wir da eine andere Zielsetzung, aber irgendwas gibt es bestimmt zu tun. Ja, also, solange es Jobs gibt dafür oder Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, wird es auch Leute geben, die das machen. Ja, also ja. Sie sagt ja auch hier, es gibt gewisse Kontroversen, ob man in der Vergangenheit gab es wenig Bemühen, Vereine für Transfrauen anzuwerben und mitzumachen. Ich persönlich fände es sehr wichtig, dass sich das ändert. Jede Perspektive, die unseren Blick für verschiedene Lebensrealitäten schärft, ist ein Gewinn. Zur Wahrheit gehört aber auch, in der Mitgliedschaft gibt es dazu keine Einigkeit. Und wenn der Vorstand eine klare Meinung hat, kann er sich nicht über seine Mitglieder hinwegsetzen. Also an sich wollten die Transaktivisten schon drin haben, der Vorstand, aber die Mitglieder wollen es nicht. Hm. Ja, ja, also ja, das fand ich auch noch ganz interessant. Ach ja. Juhu. Das kann man einfach kommentarlos abfahren. Das ist eine Sache zum Weltfrauentag, feministischen Kampftag, die da in Nürnberg, was glaube ich, aufgebaut wurde. Und ich hatte da zwei Clips von zwei Outlets eingereicht. Kann man sich eigentlich aussuchen, welche jetzt besser war, weiß ich nicht. Aber hier natürlich aus dem BR, öffentlich-rechtlich, ist natürlich wunderbar. 2 Minuten oder so lang, nur kurz. Das andere auch. Ja, nur bei den öffentlich-rechtlichen kriegen wir eher unseren Copyright-Strike, würde ich sagen. Also, vielleicht zeige ich davon nur ein paar Bilder und du erzählst, was wir da sehen und dann spielen wir nochmal das andere Ding ab oder spielen wir nur das andere Ding ab? Ja, wie du meinst. Also, es geht um die Stände, die aufgebaut sind. Der gesprochene Kommentar ist an sich egal. Das, was man sieht, spricht für sich. Sagen wir es mal so. Okay, hier ist auch noch Musik mit bei, sehr schön. Ja, das ist so doof. So. Okay, hau den Lukas, ja. Hätte ich mir mehr Mühe machen sollen, zu bearbeiten und rauszuklippen wahrscheinlich. Aber ja, im Endeffekt geht es darum, da sind mehrere Stände aufgebaut. An den einzelnen Stationen, ich find's heute raus. Ja, okay, hau den Lukas war eine Station. Smash the Patriarchy. Nein zu Gewalt an Frauen. Ja. Was mir halt aufgefallen ist, bei allen Ständen ging es im Endeffekt nur darum, auf irgendwas einzukloppen. Gewalt gegen alles, nur nicht gegen Frauen, ja, das ist genau. Der Weg jetzt wahrscheinlich. Ja, also da gab es so, ja schon zu gesehen, Gewalt gegen alles. Ne? Oder irgendwelche Kissen mit Care-Arbeit. Verdi Mittelfranken gemeinsam mit der Verdi-Jugend, der IG Metall, dem DGB und der EVG. Doch wie kam es zur Idee, ein ernstes Thema mit einem spielerischen Funpark zu verknüpfen? Da seht ihr die. Da sieht doch fun aus, ja. Da steht fun. Man dann in der Mitte, ich glaube mit einer Augenbinde oder auch nicht, und hat einen Baseballschläger oder so eine Schaumstoffkeule in der Hand, kann mal richtig ausrasten. Und das ist an jedem Stand anscheinend der Fall, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, dass man sich einfach nur auf irgendwas richtig einschlagen kann, weil Gewalt gegen Frauen. Das ist der Vorteil, wenn man eine Könner kann, eine Ballistin im Frauenrat hat, die dann im Sinne von Karneval sagt, ah, lasst uns doch mal hier eher was Lustiges machen, nicht immer so was Ernstes. Ja, muss ich direkt an irgendwelche Verprüger Anita Sarkeesian-Spiele denken und was daraus immer noch gemacht wird. Und die Idee ist im November aufgekommen, dann haben wir ein bisschen überlegt, weil es ist viel Arbeit. Aber wir müssen mal ein bisschen das mit Humor annehmen. Auch das mal Ignoranzrad, hier, okay. Mit dem Schmutz. Kaum zu glauben, echt. Inseln darüber gehen und dann neue Energie schöpfen dadurch. Los geht es am Care-Karussell. Hier soll auf die unbezahlte Arbeit wie Kinder erziehen und Haushalt schmeißen aufmerksam gemacht werden. Die sogenannte Care-Arbeit wird zu 80% von Frauen gestemmt. Mit einem Teppichklopfer können Frauen ihrer angestauten Wut darüber Luft machen. Ja, prügeln, ja. Es muss geprügelt werden. Das erinnert mich so ein bisschen an die alte Stenkelfeld-Nummer mit dem Computer-Wutcenter, wo die Leute mit großkalibrigen Flinten auf lebensgroße Fotos von Bill Gates und dem Microsoft-Vorstand schießen konnten. So. Okay. Aber halt, die hat sie mal halt in echt gemacht. Weiter geht es beim Fightback-Training. Jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Ja, das ist das Ding mit dem Schubsen. Ja, das ist für. Ja, ich glaube, wir müssen dann doch ab und zu nochmal sagen, was wir damit meinen. Wenn jemand noch nicht so lange dabei ist, ja. Dann gibt es eine ja, Studie. Wurde schon mal Opfer von Gewalt, bedeutet wirklich alles. Das bedeutet auch, sind sie schon mal geschubst worden. Und das ist natürlich die absolute überwältigende Mehrheit dieser Leute, die in diese Statistik dann einfließen als Gewaltopfer in Anführungsstrichen, sind Leute, die irgendwann in ihrem Leben schon mal geschubst worden sind und nicht. Stichwort Dunkelziffer. Und nicht ja? diejenigen Leute, ja, die irgendwie Gewalt richtig heftig angegangen worden sind, was normale Menschen unter Gewalt verstehen. Um selbstbewusster auftreten zu können, gibt es für die Mädels ein Selbstverteidigungstraining mit dem Profi. Auch Monika Goth macht seit vielen Jahren Frauenselbstverteidigung und Jiu-Jitsu. Ich meine, hey, einerseits nicht total sinnlos, aber andererseits glaube ich zumindest in der Art und Weise, wie es da dargeboten wird, werden die Frauen doch vielleicht sogar eher ermutigt, übermütig und leichtmäßig zu sein. Keine Ahnung, so ein Kampfsporttraining ist doch schon eher so eine längerfristige Angelegenheit. Ja. Und wieso überhaupt? Ach ja, wegen Patriarchat, weil wegen den ganzen Kartoffeln, die rumlaufen. Und wie war das? Das ist etwas von dieser Jahrmarktmaschine, mit der man Kuchen abschießt und dann Gesichter trifft von Dunkelhäutigen oder so. Austoben, deine Kräfte sensibilisieren, ja, und ja, deine Stimme auch mitbenutzen. Der Patriarchat Funpark ist eine... Deine Kräfte sensibilisieren und deine Stimme mitnutzen. Habt ihr irgendwie einfach einen Esoterik-Coach irgendwie Geld gegeben, oder? Artige und einmalige Aktion, die nur heute in Nürnberg stattgefunden hat. Neben Spaß und Aktivitäten erhoffen sich die Initiatoren, dass die Missstände, die vor Ort spielerisch vermittelt werden sollten. Weg mit 219a. Habt ihr doch schon. Rechte gelten nicht ewig, man muss sie pflegen und verteidigen. Ja, sich in also Zukunft bei dem... auch unabhängig vom Weltfrauentag in den Köpfen der Menschen verankern. Tja, bei dem anderen von BR, das kann man vielleicht im Hintergrund nochmal laufen lassen, ohne Ton, da werden vielleicht noch ein paar mehr Aktivitäten gezeigt. Mehr, aber ich fand das halt schon sehr lustig. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, was ich meine, wenn man so einen Patriarchat-Kampftag macht. Solche Spiele organisieren, wie macht man das? Mit Kette und her, zu so Schaumstoffketten, Puppen, weiß nicht. Ja. Also überlaufen sich die Veranstaltung auch nicht gerade aus. Dann sind wir da für 5 Organisatorinnen und 3 Journalistinnen was aufgebaut. Seit November sind die da dabei, hat er eben erzählt. Ja, ja, genau. Um das einfacher zu machen. Detail, was mir gerade aufgefallen ist, das Kampfsporttraining, das war am Stand von der Bahn- und Verkehrsgesellschaft von Nürnberg anscheinend. Ich sag's nur. Okay. Warum sollten sich Frauen dort verteidigen? Vielleicht haben sie das nur in den Hintergrund gepackt, weiß ich nicht. Alles Zufall. Ja, ja, ja, klar. Nee, ich glaube, die hatte auch eine Jacke. Ja, dieses ist auch schon wieder, wer kommt auf so eine Idee, ne? Das ist hier irgendwie, das hat hier irgendwer gestaltet von unserem Gebührengeld. Nochmal zusätzlich. Was soll dieser Scheiß? Was soll das? Frauenpower. Man weiß es nicht. Ja, und der Pinke Springerstiefel, yeah. Und der Kingsburn weiß halt auf das Paradox hin, was uns halt da jetzt noch bevorsteht, nämlich 8.3. Frauenrechte sind Menschenrechte und 10.3. Ramadan Mubarak. Wir feiern jetzt teilweise mit Festbeleuchtung in unseren Städten eine Kultur, die eben diese Frauenrechte komplett ablehnt. Aber wird schon gut gehen, ne? Wir schaffen das. Vor dem Hintergrund, dass man nicht mehr Weihnachten unbedingt sagen soll, was ja noch nicht so weit verbreitet ist hier, aber es ist doch schon bemerkenswert, ja. Aber anderes Thema. Ja, bla bla bla, Einführung Nürnberg, schönes Bild im Hintergrund und los geht's, ja. Hier haben wir den Trenchcoat. So, ist ja. Das jetzt das zweite Kamerateam praktisch, ja? Man stelle sich halt vor. Kann man sich auskasten, ihr seht, Ninja. Guck mal, stell dir vor, die Insels würden sich treffen und würden sagen, wir machen so einen Insel-Funpark mit so Figuren von Frauen, auf die man mit irgendwas spaßig einschlagen kann, um seine Wut abzulassen. Wieder halt die Frage, die gleiche wie bei der Demo. Was ist, wenn das Leute machen, die euch nicht gefallen, diese Gewaltfantasien irgendwie öffentlich darstellen? Dann rastet ihr wieder alle aus. Stadt eingreifen, das Ordnungsamt. Und verroht sowas nicht den Diskurs? Also insgesamt. Ja. Ja, es ist halt eben wortwörtlich so: Gewalt. Gewalt ist angebracht, weil wir erleben ja auch alle Gewalt. Also warum nicht? Tralala, kämpf gegen das System. Genau. Ja, ich finde das auch lustig, dass dieses Ding echt Frankenschau heißt, weil dieser Suffix Franken steht ja wegen Frankenstein auch so ein bisschen für das Groteske und irgendwie Monströse. Ich will gar nicht wissen, was da passiert in Franken. Ist mir zu Mädel da. Tja. Ja. Na gut, ich will mal was jetzt sagen, aber ihr seht da im Hintergrund die Sachen. Sie redet von virtueller Gewalt im Alltag. Ja, das ist gut. Virtuelle Gewalt im Alltag. Und das da ist schlecht, schon wieder gesagt, deswegen kann man hier auch virtuell auf irgendwelche Männer Dinge einprügeln. Also eigentlich ist so virtuell, heißt doch immer, dass es nicht echt ist, ne? Virtueller Krieg, virtueller Sport, virtueller Sex, was weiß ich, ist nicht echt halt. Ja, simuliert zumindest. Ja. Ich habe auch... Das Bulwark-Wort. Oh ja, gut. Ihr wollten sie doch gesagt, die könnten auch auf so Penisfiguren rumhauen oder so, ne? Ein bunter Jahrmarkt nur für Frauen, haben sie gerade gesagt. Also das soll nicht mal reingehen, oder wie? Wenn du nicht zu der Truppe dazu gehörst, war vielleicht auch besser. Daher kriegst du noch. Musst auf den Fernsehbericht warten. Bist du aus Versehen auch noch geprügelt. Alte weiße Männer stinken, schreibt da jemand. Wie war das nochmal mit Würde, was irgendwie so der Auftrag von Öffentlich-Rechtlichen ist? Würde schützen und so? Feminismus heißt erlaubt, oder was sehe ich da? Ja, aber wirklich. Ich gender gerne. Ich denke, Feminismus hat es erlaubt. Also weiße Männer stinken. Was ist heute sie da unten? Oh, Wahnsinn. Ist sich nicht zu peinlich. Und die filmen das ja. Ja, wieder mein Lieblingsspiel. Den Penis schubsen. Smash das Patriarchat, schwing die Nudel. Steht da. Schwing die Nudel. Die Nudel könnte ich aber falsch verstehen als Mann. Gut, dass ich da nicht rein darf. Überhaupt kann man das ganz schön falsch verstehen. Propeller. Wahnsinn. Und dann habe ich auf dem Dingsbums 5 Minuten lang mit der Kampftrainerin irgendwie. Und dann kam jemand um die Ecke und wollte meine Börse klauen. Und dann habe ich das nämlich ausprobiert. Da habe ich so eine gekriegt und bin umgefallen. Weil Männer halt eine Oberkörperstärke haben, die auch nach dem 5-Minuten-Training immer noch größer ist. Ja, wie gesagt, einerseits Thema wichtig, aber andererseits in so einem Rahmen wird da ja das Negative erzeugt. Dass sie sie fragen das selber. Ne? Vorsichtig werden halt. Ne? Ja. Und gerade bei den vielen Messern, die heute auch unterwegs sind, offensichtlich in den Städten, wird es immer sinnloser im Endeffekt. Jiu-Jitsu zum Beispiel ist ja nun wirklich nicht das, womit man einen Messerangreifer außer Gefecht setzt. Ach du Scheiße, die müssen da echt reinbrüllen, damit gemessen, wie viel Dezibel das Brüllen hatte. Das ist das Spiel hier. Ja, hatten wir doch gestern Weihnacht Simone Dede Aivi irgendwie. Wir müssen nur irgendwie unseren Frust rauslassen, dann wird das alles besser hier. Das ist das Erkennungszeichen von Leuten, die Banden bilden wollen. Das sind Männer. Da sind Männer gewesen. Die waren vom Fernsehen bestimmt. Das hat man auch in den rosa Haaren erkannt. Was? So unsensibel sind die, dass die da Kameramänner mitbringen zu so einer Veranstaltung? Ja nun, wo willst du an so einem Tag noch mehr Frauen hernehmen, die in der Technik arbeiten? Die sollen ja alle frei machen. Ah, hau den Patriarchat. Was haben die Wikinger euch getan? Was? Fuck nochmal, haben die Wikinger euch getan, außer vielleicht die ein oder andere Küstenkirche irgendwie zu räumen? Die haben euch nichts getan. Ja, wo kommt all die Wut her? Gegen Familienherrscher. Oh mein Gott. Aber kommt ruhig alle weiter rein aus den muslimischen Ländern. Es gibt nichts zu sehen. Aber gegen Familienherrscher. Alter Schwede. Hau den toxischen Lukas. Soziale Netzwerk pflegen ist jetzt schon Care-Arbeit oder was? Sind die noch ganz dicht? Was da? Smack your bitch up? Hä? Okay. Ich glaube Spark. Stand da nicht Spark your bitch up? Ah, okay. Jetzt kommt ein Gesprächspartner oder was? Ah, nee, Smack. Okay. Die Frage ist, was auf den Dosen steht. Das kann ich nicht hinzufügen. Ja. Oh Mann. Ja, alles voll normal, alles super. Ja, also vielen Dank an die Veranstalter in Nürnberg. Das hat uns, glaube ich, sehr amüsiert. Bitte weiter so. Bitte neue Spiele, finde ich gut. Also ich war ja Wenn, letztens in Nürnberg und also gesellschaftlich bedenklich, aber sehr witzig. ich war letztens in Nürnberg und habe den Funpark nicht vermisst an dem Tag. Hast du Alle auch nur wertigen genutzt Werkstatt zum wieder, ihr Prügeln könnt euch oder freuen, wofür ihre Mitgliederbeiträge benutzt werden. für Gerechtigkeit? Ja, die FDP-Führung scheitert erneut mit Plan einer Doppelspitze. Das ist hier gestern passiert und es geht um die FDP Niedersachsen. Die hat sich nämlich gestern in Celle getroffen. Ich war auch dabei. Es war auch besser so, weil es nämlich gar keinen Livestream gab. Also ich kann euch überhaupt nichts zeigen, keinen Ausschnitt oder so, wie ich das ja sonst immer ganz gerne mache. Es gab keinen Livestream. Keine Ahnung Ja, so kleine Parteien machen das ja oft nicht, warum. weißt du, weil das nicht so viele Leute interessieren. Naja, also Bildanlage war halt da, ne? Also hätte man auch ohne weiteres übertragen können. Aber frag mich nicht wie. Ja, und sie wollten erneut eine Doppelspitze, weil jetzt irgendwie sämtliche Landesverbände von der FDP, nachdem sie aus dem Landtag geflogen sind oder gerade so eben noch drin geblieben sind wie in Hessen, eine Doppelspitze. Und das haben sie in Niedersachsen schon mal probiert und es nicht hinbekommen. Und dieses Mal hat es wieder nicht funktioniert. Dieses Mal wollte man so eine Art optionale Doppelspitze, also dass man quasi jedes Mal vorher abstimmt, ob man eine Doppelspitze haben möchte in diesem Fall. Und dann kann man halt zwei Vorsitzende wählen. Und das soll dann irgendwie was bringen und das soll dann irgendwie modern sein und so. Und natürlich wird nicht explizit gesagt, dass das Frauen sein sollen dann, also dass dann da eine Frau drin sein soll. Aber ich meine, aus meiner Sicht ist das Dummstellerei, wenn man irgendwie behauptet, also die können mir nicht erzählen, dass wenn dann da zwei heterosexuelle alte weiße Männer auftauchen und sagen, wir wollen jetzt gerne hier gleichberechtigt zusammen diese Partei führen, dass die dann alle Applaus klatschen und sagen, ja, das klingt doch nach einer guten Idee, dafür haben wir diese Doppelspitze ja auch eingeführt. Könnt ihr mir nicht erzählen, also sorry. Das Einzige, was das bringt, ist, dass es dann hinterher jeder sich erstmal erklären muss, nach dem Motto, wie? Willst du etwa behaupten, du hast keine Frau gefunden? Willst du das etwa damit sagen? Willst du etwa sagen, es gibt keine qualifizierten Frauen, mit denen du das hier gleichberechtigt irgendwie machen kannst? Also darauf läuft es so hinaus. Aber ja, auch für die optionale Doppelspitze gab es keine Zweidrittelmehrheit, die man dafür braucht, weil es eine Satzungsänderung natürlich bedarf. Und es ist ja auch nicht so, dass es keinen Stellvertreter gäbe, ne? Also in so einem Parteivorstand sitzen ja etliche Leute und da gibt es einen Vorsitzenden und dann gibt es Stellvertreter. Ich glaube, da waren es jetzt irgendwie drei oder vier oder so. Und ja. Die machen das ja quasi auch mit denen zusammen. Also es ist totaler Krempel Man rennt irgendwie. den Grünen hinterher. So traurig das ist. Ja, wobei es ja das Level natürlich noch nicht erreicht hat, weil die Grünen schreiben sich ja wirklich rein, dass es immer eine Frau mit dabei sein muss. Ne? Das Level hat es natürlich nicht erreicht, aber dass die Leute, die das gerne möchten und das ja eigentlich so haben möchten, das würde ich halt schon sagen. Und lustig fand ich hier noch dieses, für die geplante Satzungsänderung kommt die nötige Mehrheit erneut nicht zusammen. Kritiker fordern stattdessen Themen. Und das kann also sein, dass nämlich also diese Pressevertreter, die saßen an dem Tisch, an dem Tisch neben dem Tisch, an dem ich saß. Und es kann sein, dass sie dieses mit dem Kritiker fordern Themen so ein bisschen überhört haben von meinem Tisch. Weil, ja, also das sind natürlich alles Diskussionen, die keine Stimmen bringen. Ne? Also kein Mensch wählt die FDP, weil sie eine Doppelspitze haben. Kein Mensch. Es gibt eher Leute, die sich denken, ach ja, dieser Zeitgeist-Scheiß hier. Schon wieder die Nächsten, die so einen Krempel machen und sich dann abwenden. Ja, brauchen tun wir das nicht. Ein Weil richtiger sie Inhalt ist das nicht. Ja, sehe ich auch so. so einen Krempel nicht haben Ja. wollen. Ne? Also es ist überhaupt gar kein Inhalt. Ja. Genau. So viel Witzig. dazu. Yay. Ja, es gab Razzien wegen Hetze, angeblicher Hetze gegen Frauen. Viel war das nicht, 37 Verfasser von Hetzschriften. Virtueller Gewalt sozusagen. Wir wurden da aufgesucht und mit Razzien überzogen für so einen Quatsch, ne? Ich weiß nicht, was sie geschrieben haben, aber. Naja, aber das am Moment mal, was ich gelesen habe, sollen da durchaus auch Leute dabei gewesen sein, die Bilder geteilt haben, Gewaltbilder geteilt haben, richtig üble Sachen, Vergewaltigungsvideos und sowas. Also. Aber teilweise, ja, das ist richtig, aber teilweise auch sowas wie, sie hatten Nacktbilder angefordert, also so Send Nudes oder sowas. Ich weiß nicht, Solche Sachen waren wohl teilweise auch dabei. Aber, ja, gut, aber das ist wieder, ich meine. Hast du eine Person, die hat 10 Sachen gemacht, teilweise mehr schwer, teilweise weniger schwer. Aber die Frage ist halt, wie sieht das da halt wieder mit der Strafbarkeitsgrenze ein? Weil dieses ZIT, das hat ja die Voruntersuchung geführt, ob das rechtlich belastbar ist oder nicht. Und dann wurde es halt auf dem verkürzten Weg über die Staatsanwaltschaften genehmigt. Da wäre halt die Frage, wie da noch ein Aufarbeitungsprozess von den Staatsanwaltschaften kommt. Und ob die halt, die sind ja weisungsgebunden, das heißt, die haben ja die Anweisung, wenn das ZIT sagt, ist okay, dann erstmal anstoßen, Prüfung später, aber wenn die Prüfung erfolgt, wie viel davon dann halt wirklich noch belastbar ist. Also der ganze Prozess ist sehr seltsam. Ich finde, der Text bläst das auf. Hier haben wir ja ein gutes Beispiel von Frauenfeindlichkeit im Netz, bla, vom BKA festgestellt. Postings, in denen Frauen sexualisiert, verleumdet und beleidigt oder öffentlich zum Versenden von Nacktfotos aufgefordert werden. Ganz schlimme Sachen. Ne? Ich glaube, diese Vermischung ist auch gewollt. Ne? Also hier wird ganz klar so gestreut, dass du halt im Ganzen die Sache nicht absprechen kannst. Ja? Zum Beispiel Folter, Tötungsvideos etc. Aber es wird halt verquickt mit Send Nudes und das ist eigentlich der Punkt wieder. Hier wird wieder verbreitert, ja, die Spur, auf der man fahren kann als Staat. Also Folter- und Tötungsvideos, das sind doch deswegen Straftaten, weil da eben so eine üble Gewalt zu sehen ist und wegen der Gewalt halt. Also die wirkliche Gewalt, die da auch stattgefunden hat. Folter, Tötung. Ja. Aber doch nicht eben wegen online. Ja, es wird halt gesagt, Frauenhass oder wegen ist halt Frauen, besonders Mensch, schlimm. Das ist dann halt da egal wie, eigentlich dabei. So. Es wird halt gesagt, es ist halt besonders schlimm, es ist wie Volksverhetzung und deswegen müssen wir da einen schärferen Maßstab anlegen. Und deswegen ja, total schlimm bei 37 Fällen. 37 Fälle, ganz Deutschland, fast ganz Deutschland, finde ich nicht viel, sorry. Weiß ich nicht, bei dem, was sich die Frauen so rausnehmen, ist das doch eher wenig, oder? Also zeigt mir eher, dass das ganz gut klappt mit dem mit den Zensurmaßnahmen und so weiter, dass da auch keiner mehr was macht fast. Und das können auch gute Witze sein, Witze hier, in denen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung befürwortet wird. Ja. Das macht doch keiner ernsthaft. Das macht man eher mal im Scherz vielleicht. Also, Mammon, du hast schon wieder vergessen, dass Humor eine Vorstufe des Genozids ist. Genau, ja. Dieser Aktionstag verdeutlicht, wie weit Frauenhass im digitalen Raum verbreitet ist. Ja, 37 Durchsuchungen. Ja. Irre. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Aber musste dann sein, am Frauentag, ne? Damit sie alle was zum Zeigen haben. Mit dem Finger drauf zeigen. Danke für nichts, Piraten. Ja, das habe ich damals auch gesagt. Geht es aber hier gar nicht drum. Sie. Abwertende Sprüche gegen Menstruierende, vor allem von Männern. Müsste es nicht heißen von Nicht-Menstruierenden, oder ist man da dann nicht so inklusiv? Es sind an der Tagesordnung. Sie bewegen sich auf dem Level von pubertierenden Jungs. Breaking News. Pubertierende Jungs machen gern geschmacklose Witze. Und manchmal sind Männer pubertierende Jungs. Oh mein Gott. Ja, es geht zum Beispiel um den alten Spruch, ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer. Ja, so weit sind wir. Sprüche, die sich mit dem Innenleben von Menstruierenden oder Prämenstruierenden beschäftigen, gibt es zuhauf. Nee, es geht nicht ums Innenleben. Es geht um das, was rauskommt. Verständnis, Mammon, Nun. Wie kannst du so pubertär sein? Ja, schlimm, ich weiß. Verständnis enthalten diese allerdings nicht. Eher Schuldzuweisungen, Pathologisierungen und Gaslighting. Ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer. Wo fängt man da jetzt an? Vielleicht damit, wie gewaltvoll dieser Satz ist. Die primäre Bedeutung von Stechen lautet, einen spitzen Gegenstand wie eine Nadel in einen anderen Gegenstand treiben. Aus einem Liebes- oder Leidenschaftsakt zweier Menschen wird wieder mal ein gewaltvoller Akt mit einer aktiv und einer passiv teilnehmenden Person. Hast du mal einen Stecher gefragt, was er dazu sagt? Ja, nee, also klar. Ne? Das ist allein durch die umgangssprachliche, wenn ich sage, ich habe die Alte geknattert, ja, zum Beispiel, ist das dann auch schon, tue ich so, als wäre ich ein Auto, das in den Tunnel fährt oder was? Dem stechenden Piraten, der auch vor dem Roten Meer nicht zurückschreckt, und der menstruierenden Person, deren Wille oder Nicht-Wille irrelevant scheint. Ja. Menschen, die das 12. Lebensjahr vollendet haben und weiterhin von sich als Piraten sprechen, scheinen mir ohnehin gänzlich andere Sorgen zu haben als die, ob ihr Objekt der Begierde gerade menstruiert. Das ist doch Comedy, oder? Das ist so, wenn nichts ist bei der Taz, ne, dann musst du dir was ausdenken. Das ist doch Comedy. Ich meine, wenn jemand diesen uralten Spruch bringt, spricht er nicht von sich selbst als Pirat in dem Sinne, dass er dann irgendwie ein Holzbein hat und ein Papagei. Glaubst du oder nicht? So ein Dreispitz auf dem Kopf. An denen ist Sprache komplett verloren gegangen. Im Internet bringt sie unter anderem unter dem Pseudonym Buchi Schnubbel allabendlich eine Kleinstadt an Menschen zu Bett. Das möchte ich getarnt haben. Warte mal. Ja, genau, oder andere Sprüche wie: Meine Cousine macht jetzt richtig viel Sport und verzichtet auf Zucker, bevor sie ihre Periode bekommt. Seitdem ist sie viel ausgeglichener. Wo fängt man da jetzt an? Am besten damit, darauf aufmerksam zu machen, ein Erwachsener der Bedienung des Internets fähiger Mensch zu sein, der durchaus schon von diesen Geheimtipps gehört hat. Wenn das jeden Monat so ist, müsstest du dich eigentlich daran gewöhnt haben. Kann ja nicht sein, dass etwas so Natürliches dein ganzes Sein verändert. Du musst lernen, deine Gefühle in dieser Zeit besser zu kontrollieren. Wo fängt man da jetzt an? Am besten damit, dass die Kontrolle komplett zu verlieren. Scheint ja davor noch nicht der Fall gewesen zu sein, sonst hätte sich so ein Spruch nicht rausgetraut. Der schlimmste Spruch, den ich je zu hören bekam, war: Ich schlafe doch jetzt nicht mit dir, du blutest wie eine abgestochene Sau. Wo fängt man da jetzt an? Am besten mit Trennung. Als hätte ich je wieder Lust, mit einem Menschen zu schlafen oder in den Paulanergarten zu gehen, der so über mich, der so über Menschen spricht. Guten Abend. Also der freundliche Gruß war von mir. Ja. Und scheiß der Hund drauf, sagt, den ekelhaftesten Menstruationswitz hat mir eine Frau erzählt, kann ich bestätigen. Ja, genau. Ja, ist auch eine gute Idee, Beziehungstipps zu geben, ne? In seiner Zeitung. Dass ich Schluss machen. Ich natürlich auch, das habe ich diesmal ja gar nicht so betont, aber es geht natürlich nur um das Innenleben von Sarah Lorenz, Autorin, Schnuddel die Bubbel, nee, die auf Twitter. Um das, was rauskommt. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Kommen wir nun zum Vorarlberger Frauenpreis. Ist das ein Tropfen, der gerade umbricht oder so? Gewonnen hat ihn Gabriele Spickler Falschlunger. Die glückliche Gewinnerin sehen wir hier im Bild. Falschlunger? Mit der wunderschönen Trophäe. Ich glaube, das soll eine Brust sein, oder? Irgendwie so ein abgeknickter. Könnte natürlich auch sein. Vorarlberger Ach so, ich dachte, das wäre so eine Duftkerze und die wäre zu warm geworden. Falschlunge. Das hat doch irgendwie das hat doch was zu bedeuten, Falschlunge. Der Dominik wirft ein, es könnte der Thaddäus-Nasenpokal sein. Das kommt so ein bisschen hin von der Form. Aber das müsste ja grün sein. Was ist da vorne dran? Ist das so ein Löchlein? Soll es vielleicht ein abgeknickter, ich wage es kaum zu sagen, Penis sein? Aber der wäre anatomisch völlig falsch. Ist egal, ist von einem anderen Tier, da kann der schon mal anders aussehen. Ja, stimmt. Hier, der Britmaster sagt, ist das dieser Eric Big Clip, der den jungen Rackern etwas vorgelesen hat. Ja, wir brauchen kein Demokratiefördergesetz, sondern eine Regierung, die Probleme löst. Wow, Ruhrbarone. Das ist eine Dame aus der CDU, die hier Bundestagsabgeordnete Silvia Breher, die diesen Artikel schreibt. Und die hat ähnliche Ideen wie wir, was die Umsetzbarkeit des Demokratiefördergesetzes innerhalb unserer Verfassung angeht. Bereits im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf wurden von den Sachverständigen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vorgebracht, die wir als Union teilen. Nun hat auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten diese Kritik bestätigt. Der Bund hat keine klare Gesetzgebungskompetenz für das Demokratiefördergesetz. Schon die dringende Notwendigkeit einer neuen Regelung zur Schaffung eines gesetzlichen Auftrags des Bundes zur finanziellen Förderung dieses Bereichs ist für uns nicht gegeben. Wir haben bereits ein etabliertes und breit aufgestelltes Fördersystem für unsere politische und demokratische Bildungsarbeit, das sich auf die Strukturen der Länder und des Bundes stützt. Neben der Gesetzgebungskompetenz des Bundes fehlen im Gesetzentwurf klare Regelungen, die Transparenz und Meinungsvielfalt bei der Förderung garantieren und einen Missbrauch der Fördergelder verhindern. Eine erfolgreiche Demokratieförderung kann aber nur funktionieren, wenn von vornherein sichergestellt wird, dass mit den Fördergeldern keine Institutionen oder Personen finanziert werden, die die Grundwerte unserer Gesellschaft nicht akzeptieren oder sogar zerstören wollen. Derzeit erleben wir, wie beispielsweise über das Bundesprogramm Demokratie leben Vereine und Organisationen finanziell unterstützt werden, die aufgrund ihrer Nähe zum radikalen Islam vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Grüße gehen raus an die Datteltäter, die gerade wieder Kohle bekommen haben. Gleiches gilt für Organisationen mit linksextremistischen Tendenzen. Vorfälle dieser Art schwächen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie und stärken die Extremisten. Um dies zu verhindern, fordern wir immer wieder die Aufnahme einer Demokratieklausel in den Fördervoraussetzungen künftiger Gesetze und Bundesprogramme, vor allem im Bereich der Demokratieförderung. Sie verpflichtet Förderempfänger, ein Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzulegen und dafür Sorge zu tragen, dass auch die als Partner ausgewählten Organisationen und Personen sich zu den Zielen des Grundgesetzes verpflichten. Dies schließt auch ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und zur Ablehnung von Antisemitismus gemäß der vom Deutschen Bundestag beschlossenen erweiterten IHRA-Antisemitismusdefinition ein. Bei Verstößen müssen wir die Möglichkeit haben, die Träger zu sanktionieren, indem wir Fördermittel zurückfordern. Außerdem fordert sie Transparenz, parlamentarische Kontrolle. Außen vor bleibt dabei beispielsweise der Bereich des Linksextremismus und Islamismus vieler Projektträger, die sich im Bereich der Islamismusprävention engagieren, berichten uns, dass ihre Förderanträge abgelehnt werden. Dies ist für die Betroffenen aufgrund der intransparenten Förderrichtlinien oft nicht nachvollziehbar. Ist doch interessant, oder? Erinnert ihr euch noch an diese Balkengrafik, so und so viele rechte Gefährder, so und so viele linke Gefährder und damit in der Mitte dieser riesige Brocken islamistische Gefährder? Aber die werden irgendwie, haben sie Angst, dann wahrscheinlich rassistisch genannt zu werden bei Demokratieleben, nehme ich an. Um die zunehmende Polarisierung in unserem Land endlich zu stoppen, brauchen wir kein Demokratiefördergesetz, sondern eine Regierung, die Probleme löst, die zu dieser Verunsicherung und Spaltung geführt haben. Leider, Frau Breher, sehe ich da die CDU auch nicht besonders kompetent. Die wird im Zweifelsfall mit den Grünen den gleichen Tanz weiter tanzen. Deswegen danke für den Artikel, aber allein mir fehlt der Glaube, dass die CDU da irgendwas bewirken kann. Ja, und ich glaube, die Dame hat auch bei irgendwelchen irgendwelchen Bundestagsgeschichten zu Feminismus-Themen auch schon weniger vernünftige Beiträge gebracht. Unbenommen, ich kenne sie nicht. Also ja. Es ging mir hier wirklich nur um den Artikel und da stehen ein paar richtige und auch wichtige Dinge drin. Auch diese Sache, dass halt die Kompetenz aus ihrer Sicht überhaupt nicht gegeben ist. Aneinander, klar, ist wieder da. Wir erinnern uns noch an, schulden wir unseren Eltern irgendwie überhaupt irgendwas? Nee, die sind doof und am ehesten schulden die uns was. Und jetzt hier ihr neuer Hit, wenn nicht wir, wer dann? Studierende kümmern sich heute oft mehr um Noten als um Politik. Dabei ist doch das Studium die perfekte Zeit, um sich zu engagieren. Nebenbei kann man auch noch etwas für die Zukunft lernen. Und dann ist ich mit 10.000 Demonstrierenden, Leipziger Johannesplatz, die AfD ist scheiße, weil ich bin nach Sachsen gezogen. Die Demos mittlerweile werden seltener, aber sie haben mir gezeigt, ich möchte mich wieder politisch engagieren, gerade jetzt, denn das Studium ist die perfekte Zeit dafür. In früheren Generationen gehörte politisches Engagement untrennbar zur Studienzeit. In der 68er-Zeit galt es als Aufgabe von angehenden AkademikerInnen, den politischen Diskurs zu bestimmen. Heute, ja, so wirkt es zumindest. Hat General Gramsci so befohlen. Ja. Vor allem, die haben den Diskurs nicht bestimmt. Völlig lächerlich. Die waren eine Randmeinung. Und wenn so Leute wie ein Dutschke oder so mal ins Fernsehen gekommen sind, hat der Großteil von Deutschland irgendwie gesagt, was ist das denn? Also, den Diskurs zu bestimmen. Statt die Welt zu verändern, sorgen sich viele vor allem um Prüfungsphasen und Leistungspunkte. Statt auf der Straße sitzen sie brav in den Hörsälen. Und auch das hat es schon immer gegeben, aneinander. Es gab schon immer den Ring christlicher Studenten oder wie die heißen. Und es gab auch schon immer Leute, die gesagt haben, ich bin hier, weil ich studieren will und nicht für euren Nonsens, eure Demokratiesimulation, die ihr hier abfahrt, wo am Ende immer die Radikalen im AStA die Mehrheit haben, weil sie die tollsten Sachen fordern. Da interessiere ich mich einfach nicht für. Und du tust so, als wäre das eine neue Entwicklung. Und natürlich, für dich ist das komisch, da kommen jetzt Jüngere nach, die vielleicht andere Ideen haben, die das Kool-Aid nicht so getrunken haben, deren Eltern aufgepasst haben und die studieren dann halt einfach und ziehen an euch vorbei, sowohl materiell als auch von der geistigen Entwicklung her, aber mach dir keinen Kopf. Ja, wenn du meinst, du hast das alles schon verstanden und dieses Studium ist nur noch dafür da, damit du hinterher dann Autoritätsargument machen kannst, von wegen, ich habe studiert, hier ist mein Schein, dann sind das auch einfach Studienfelder, die wir nicht brauchen. An Universitäten, die ja nichts verloren haben, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. In meiner Heimat am Bodensee hatte ich vor der Corona-Pandemie Fridays for Future-Proteste mitorganisiert. Dazu war ich Mitglied bei den Jusos. Durch mein Engagement lernte ich, vor großen Menschenmengen Reden zu halten, Demos zu planen, in Gruppen zusammenzuarbeiten. Ich lernte mit PassantInnen und lokalen EntscheidungsträgerInnen zu sprechen und so Einfluss zu nehmen. Und vor allem lernte ich über die Jahre viel über Politik, bildete mir eine Meinung und übte konstruktiv zu diskutieren. Ich glaube, die Hälfte davon ist gelogen. Ich lernte Parolen auswendig und wich am wenigsten von ihnen ab. Und füllte Sprechblasen. Und doch ist mein Engagement mit dem Beginn meines Studiums eingeschlafen. Obwohl ich wusste, dass ich mich für Klimaschutz, für marginalisierte Gruppen und gegen Faschismus einsetzen möchte. Der Grund? Ich wurde in Leipzig von der Größe der linken Szene und der Vielzahl politischer Hochschulgruppen förmlich erschlagen. Da gibt es etwa die BIPOC-Hochschulgruppe, also die Gruppe für Black Indigenous People of Color. Es gibt Fridays for Future. Außerdem Leipzig nimmt Platz, ein Netzwerk, das die Demos gegen rechtsextreme Szene in der Stadt organisiert. Welche dieser Gruppen wäre die richtige für mich? Wo würde mein Einsatz am meisten bewirken? Weil mich bei Fridays for Future, ich mich schon früher engagiert hatte, wäre die Bewegung auch in Leipzig eine logische Anlaufstelle gewesen. Ich wollte mich aber nicht nur für Klimaschutz, sondern gleichzeitig in die Hochschulpolitik einbringen. Inzwischen gehe ich regelmäßig zu den Treffen der Students for Future Hochschulgruppe und organisiere die Public Climate School mit, eine jährliche Bildungswoche rund um die Klimakrise an der Uni. Daneben möchte ich mich weiter gegen rechtsextreme Positionen einsetzen. In den vergangenen Wochen ging ich mehrmals auf die Straße, etwa zum Klimastreik oder zum Weltfrauentag. Ich guck, wie toll ich bin. Guckt gefälligst her. Die Werte, die ich dabei hochhalte, Diversität, Offenheit, Toleranz, schützen nicht nur die Demokratie, sondern eben auch mein Studium. Denn ohne sie würde die Lehre und Forschung an Hochschulen gar nicht funktionieren. Weißt du, wann die ersten Universitäten gegründet worden sind? Ja, als die Demokratie gegründet wurde. Ja, genau. Von den alten Griechen, oder nicht? Ja, aber danach, die haben auch schon seit der Renaissance weiter existiert. Ja, man muss Wissen eben weitertragen, ne? Wenn wir Studierenden uns mehr einbringen, tun wir uns also auch selbst einen Gefallen. Ich bin der offizielle Studenten-Jesus. Ich lasse mich für euch ans Kreuz des Lebens schlagen. Seht her, schaut mich an. Boah, widerlich. Generation Y oder was ist das? Why? Oh, was ist denn hier los? Space Frogs wieder mal einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ja, ein gutes Video gemacht auf jeden Fall über die Krimis. Am Anfang haben sie vor allen Dingen, oder hat der Rick aufgezählt, was es nicht alles für Krimis gibt, in welchen Sendern und so. Das war richtig gut auch, fand ich. Ja, kannst du nochmal anmachen. Ich wollte nichts anmachen, ich wollte ein bisschen durchskippen, während du erzählst. Okay. Ja, mir ist nicht so hängen geblieben, also so ein paar Nummern, also so ein paar Zahlen vielleicht, beziehungsweise die Zahl vor allen Dingen, dass jetzt dass der Tatort alleine schon teurer ist als Funk, komplett. Das ist natürlich nur ein Krimi und nur einer, der hier kritisiert wird. Insgesamt keine Ahnung, wie viel Geld dafür aufgeht, aber es dürfte schon ein erheblicher Anteil sein von dem öffentlich-rechtlichen Zeugs. Es ist nicht alles Unterhaltung und ja, eben auch nicht so hochwertig. Und das haben sie besonders rausgestellt, dass man bei den meisten Krimis, die sie so geguckt haben, oder es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Masche bei vielen, dass da eben irgendwie kurz vor Schluss dann rauskommt, wer der Täter da ist und dass man ganz viel von der Story nicht gesehen hat, weil sie es nicht gezeigt haben, sondern sich mit anderen Kram beschäftigt haben. Und dann kommt der Zeuge, der am Anfang befragt wurde, auch gar nicht mehr ins Spiel und spielt keine Rolle mehr und so. Und ja, es dreht sich immer die Geschichte und man kann dann schreiben, was man will, weil das dann eben ja so die Wendung der Geschichte ist und vorher der ganzen Krempel, den man sich 80 Minuten oder was oder 80% angeguckt hat, der ist dann überflüssig gewesen sozusagen. Ja, und dann machen die im Prinzip Krimi-TV mit 80% überflüssigen Content, kann man wohl mal darauf hinweisen, fand ich gut von den Space Frogs auf jeden Fall, dass das getan haben. Haben sie auch über diese... An der Stelle zu kritisieren. Haben sie über dieses Missverhältnis zwischen den Tätern gesprochen? Das habe ich irgendwie auf Twitter jetzt die Tage gelesen. Das halt irgendwie, haben sich Leute Tatorte angeguckt und irgendwie einmal oder zweimal waren halt nicht weiße, böse Kapitalisten die Täter. Und der Großteil sind halt entweder Industrielle oder Reiche, aber Weiße vor allem und Männer die Täter. Ja, das kommt noch dazu. Ja, ich habe mir neulich erst sehr wieder einen. Belehrend und moralisch und so weiter ist. Mir neulich erst wieder einen angeschaut, hatte ich ganz vergessen. Warum? Ja, pass auf, das war nämlich ein Tatort. Und da ging es um einen deutschen Familienclan und den armen Jungen, der da ja quasi sich nicht von Fritz Franz Peter und Karl-Heinz. Ja, Peter Bernhard, lass uns die Goldmünze aus dem Bode-Museum holen. Nicht von denen distanzieren kann und es gab sogar eine Szene, wo man den Drogenhändler mit dunkler Hautfarbe, der irgendwie den Mord oder gesehen hat, wer da zur Tatzeit irgendwie in der Nähe war, den haben sie dann irgendwie entführt. ein hilfreicher Zeuge, okay. Ja. Das war auch ganz wild, auf jeden Fall. Ich habe letztens seit 2 Jahren mal wieder Fernsehen geguckt. Und die junge Streetworkerin, die ihn da raushauen wollte aus dem Kram, an die war er natürlich verliebt, aber das war natürlich auch dann tragisch, weil die Familie sich dann auch gegen die irgendwie gewandt hat. Ja, ich glaube, sie haben da sowas gesagt, dass zu den überraschenden Motiven der Täter, die dann hinterher am Ende aufgedeckt werden, häufig dann sowas gehört, was man eben nicht sehen kann, im fremden Hass und so weiter. Ja, das machen die also gerne alle, dass sie diese Sendezeit und so dann wenigstens dafür nutzen, dass sie den Leuten das was vom Guten erzählen. Ne? Ich habe einen Kumpel, der hat bis vor ein paar Jahren auch regelmäßig und der wollte immer seinen Tatort gucken haben, sondern ich habe ab und zu mal dabei gesessen. Ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, das ist alles Unsinn. Das ist billig, langweilig und ja, am Ende, wie du sagst, kommt meistens Deus Ex Machina. Ja, er hatte einen Zwilling. Der hat in Wirklichkeit die Frau vergiftet, um, was weiß ich, an das Erbe zu kommen oder so. Oh. Hier. Und, ja, und wie viele Serien gibt es? Ja, wie viele Soko und der Kommissar da und der Kommissar hier und der Küstenkommissar und der alte. 47 Staffeln gibt es von der alte. 47 Staffeln. Staffeln. Da gibt es noch neue. Ja, da haben sie doch zwischendurch schon den Schauspieler getauscht, den alten. Okay. Siegfried Lobitz war der Alte. Ja, genau. Und dann war es Günter Strack oder sowas. Ich weiß nicht. Der ganz Alte mittlerweile, oder wie? Ja, der Saualte. Wir haben jetzt einen jüngeren Alten. Und Erik zeigt es nicht mehr, weil der ja mal irgendwie in der SS war oder irgend sowas. Ach so. Tappert. Ja, das ist natürlich. Was, Derek, echt? Ja. Das war ein super erfolgreiches Format im Ausland, aber sie verkaufen das nicht mal mehr ins Ausland, weil der Derek bei der SS war. Was für Schleimer, ne? Als wenn das irgendwie irgendwas dran ändern würde an einer banalen Krimiserie, dass einer von den Darstellern halt mal bei der SS war. Das waren viele Leute, in der Alterskohorte vom Herrn Tappert war. Ja, das haben sogar Politiker geschafft haben, ne? Ja, aber das Krasseste, was ich da gesehen habe, war, ist und bleibt immer noch dieser Inseltatort. Also das war ja wirklich der absolute Tod. Das war ja so ätzend. Also meine Lieblingsszene, wo er da irgendwie Liegestütze macht, weil er so radikalisiert ist und dann sein rehäugiges Love Interest in Besuch kommt und ihn aber im Kuchen gebacken hat. Und er sie dann da irgendwie abwickelt, weil er jetzt ein echter rechtsextremer Liegestützemacher ist. Genau. Der will keine Liebe mehr. Er will nur noch Liegestütze. Die Hormone verschwinden dann auf einmal. Oh Mann. Nazi-Hormone umgewandelt im Körper. Und dann kriegt man einen steifen rechten Arm. Die Richtlinie für die kulturelle Filmförderung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Wer ist das? Ja, wurde im Zuge der Ampelregierung jetzt bestimmt überarbeitet. Naja, 1. Januar 2024 wurde die noch rausgebracht. Im Vorbeiscrollen hatte ich irgendwie so einen Artikel vom Ulf Poschardt gelesen, wo der in 1-2 Sätzen irgendwas erwähnt hat von wegen, es muss jetzt Recycling-Thread-Papier auf Filmset sein und so weiter. Dann habe ich mal geguckt, wo kommt denn das her? Ja, das kommt hier aus der Richtlinie. Wenn du runtergehst bis auf Seite 28, da haben wir die schöne Übersicht, worum es jetzt geht. Also der obere Teil, der ist nur, was für Kriterien muss man erfüllen, um Filmförderung zu beantragen. Das sind die ganz normalen Sachen. Da ist nicht viel mit Kulturmarxismus mit drin. Ne? Also irgendwie Gendergerechtigkeit, Frauengerechtigkeit und sowas spielt da nicht so die große Rolle. Aber es gibt den schönen Anhang, den ihr hier seht. Moment, wie ist die Überschrift nochmal? Muss ich selber nochmal gucken. Ökologische Standards für deutsche Kino, TV und Online-VOD-Produktion. Also diese Standards müssen erfüllt werden, wenn die Filmförderung beantragt werden muss. Ne, es geht direkt schön los. Wir brauchen einen sogenannten Green Consultant. Ist eine Mussvorgabe, ist immer eine Mussvorgabe, eine Sollvorgabe. Bei einer Sollvorgabe kann man erweiterte Förderungen beantragen und bei Förderungen, die über einen Abrechnungszeitraum oder für mehrere Projekte hinausgehen, müssen die kann Vorgaben halt auch oder soll Vorgaben auch erfüllt werden. Aber muss immer sein. Es muss entweder ein externer Green Consultant oder bla bla bla bla bla, die zum Green Consultant ausgebildet wurde, beschäftigt werden. Was ist ein Green Consultant? Ja, das ist ein 12-wöchiger Kurs, ne, kostet 2000 Euro. Dann bist du Green Consultant für die Filmförderung. Hier haben die sich schön kleine Pöstchen geschafft. Ne? Das Aufgabenfeld der Green Consultants kann zum Beispiel folgende Bereiche umfassen: Energieeinsatz, Personen- und Materialtransporte, Unterkunft, Verpflegung, Materialeinsatz. Ne? Eine fortlaufende CO2-Bilanz am Filmset muss sein. Muss Vorgabe. Ne? Nicht im Rahmen der 5 von 21 Regelung streichbar. Das betrifft nicht den Film, es betrifft das Set, ja? Ja, Set. Es geht nicht darum, wieder, alles, irgendwas dargestellt wird oder sowas. Okay. Mhm. Ne, also da kann man einfach wirklich alle Punkte durchgehen. Ein paar Sachen sind besonders interessant, wie das mit dem Toilettpapier oder bis zu 100 Meter Verlängerungskabel sind besser als ein Stromgenerator, wenn man irgendwo draußen ist. Und dann soll man bitte darauf achten, dass die Filmsets in der Nähe von Haltestellen sind, weil dann muss man nicht mit dem Auto zum Filmset fahren. Und ne, vieles soll und kann, ne, muss Vorgabe in allen Produktionen einschließlich der Postproduktion genutzten Betriebsstätten und in allen für die Produktion genutzten Filmstudios muss zertifizierter Ökostrom verwendet werden. Sonst gibt es keine Förderung. Ja, das eine organisiert dem anderen zu tun, das ist geil, oh mein Gott. Ja, ja, Generatoreinsatz, ne, blablabla, hatte ich ja gesagt. Bildung von Fahrgemeinschaften. Genau. Oh Mann. Wahnsinn, was sollen sie denn kontrollieren? Ich auch noch. Habt ihr den Fahrgemeinschaft gemeldet heute Morgen? Habt ihr emissionsfreien Pkw ausgewählt heute Morgen? Mhm. Ja, nur Euro 6 Diesel. Ja, Wahnsinn, sich mal einmischen, das ist wirklich eine Frechheit. Unterbringung und Überpflegung, Fremdübernachtung verursachen hohe Treibhausemissionen, wobei Hotelübernachtung in der Regel höhere Treibhausgasemissionen pro Nacht. Ja, ne, also... Hä? Mindestens 50% der Übernachtungen. In welcher Form? Warum? Vorgabe. Warum verbreite ich mehr CO2, wenn ich in einem Hotel absteige? Verstehe ich nicht. Kein Einweggeschirr. Mindestens ein Tag vegetarisch. Oh mein Gott. Mindestens ein Tag vegetarisch, ey. Ne, schön ist auch Mehrfachverwendung von Kulissen und Dekomaterial. Oh, als wenn das ein Studio nicht, wenn es das könnte, tun würde. Ne? Ab 25 muss Vorgabe, kommt ja auch noch dazu. Ja. Ne? Also, er hat aber einer alles aufgeschrieben, was er wusste. Ne? Und dann also als keine Einwegbatterien. Müssen mehrfach verwendet werden. Ja, wunderbar. Eine Kreislaufwirtschaft wird angestrebt. Keine Einwegbatterien, ja. Neues Holz, ja, genau. Wiederverwendung Kostüme, ja, natürlich. Ja, also. Ja. Uff. Gebrauchte Kostüme, bitte. Vermeidung. Alles, was so normale Altersregeln doch sind, das braucht man nicht extra aufschreiben. Ja, Altfaseranteil im Papier, nicht im Papier, Kopierpapier, Toilettenpapier, Küchenpapier, Umschläge, Papierhandtücher und so weiter. Und bei Requisiten und bei nachgewiesener technischer Notwendigkeit. Also, wenn die Requisiten 100% farbecht sein müssen aus irgendwelchen Kameraperspektiven oder sowas, dann kann man da ein Gutachten drüber machen. Ne? Dann wird das technisch in der Notwendigkeit nachgewiesen und dann muss man kein Altpapier benutzen. Ich gebe dem Einstaube hier im Chat recht. Wenn das so komplex ist und so nervig, erspart es uns vielleicht einfach ein paar Produktionen, weil die Leute sagen, deswegen brauchen wir ja, will das alles erfüllen, das ist doch Wahnsinn. Deswegen brauchen wir ja den Green Consultant, deswegen ist er ja vorgeschrieben, weil es mittlerweile so durcheinander ist. Und wie willst du denn dann noch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten, wenn alles so starr vorgegeben ist? Wettbewerb. Deutscher Film und Wettbewerb. Wettbewerb, kreative Freiheit. Matthias fucking Schweighöfer und Tim Schweiger. Die Realität des deutschen Films. Ja. Was soll denn, der Britmaster sagt es gerade, du erinnerst mich daran, dass wir seit 20 Jahren keine prominenten Schauspieler mehr produziert haben, genau wie Comedians, alles alte Glorien. Okay. Ja, da passt doch die Trendvorgabe für Müllsortierung. Das ist das Allerwichtigste beim deutschen Film. Mhm. Dass der hinterher ja, auch in der richtigen Berlinale Kategorie einsortiert wird. Ich würde es ein bisschen einschränken. So Leute wie Deal oder hier, wie heißt der andere, der den Niki Lauda gespielt hat? Es gibt Brühl. Schon Brühl, genau. Es gibt schon gute Schauspieler. aber die sind halt auch in diesem System drin, dass halt die Produktion gar nicht erlaubt, um international irgendwo was zu reißen. Ich erinnere mich an diesen barbaren Unsinn da, zum Beispiel mit Grausen. Ja. Also, wenn man halt überall die AI oder die AI, wie man es eigentlich nennen sollte, einbauen muss, dann stirbt die Kunst. Das haben die Frogs schon sehr. Also irgendwie stellt doch so ein Papier hier auch nur sicher, dass in so ein Controletti kommt oder so, dass sie alles schön im Bückling machen auch. Deswegen habe ich damit ja angefangen. Oh, man hat den Green Consultant. Oh, ich habe nicht genug getrennt oder so. Oh. Was haben sie denn da gemacht mit dem Müll? Das geht aber so auch nicht. Und jedes Mal müssen die Leute sich dann bücken. Wahnsinn. Was für ein Arsch. Ja, da wird der Politoffizier halt reingesetzt. Und nochmal, wie gesagt, 1.800 Euro oder natürlich Bildungsgutschein, 12-wöchiger Kurs. Ich glaube, Uni Stuttgart bietet es an. Könnte mich jetzt irren. Berichten aber, muss man das natürlich auch. Ne? Anfangsbericht. Weil es ist ja jetzt schon seit Anfang des Jahres alle Filme und alle Projekte. Und ich meine, hier, nehmen wir mal an, du hast ein Studio. Das ist ja auch eine Sache, die oftmals ein bisschen falsch verstanden wird, obwohl ich das System natürlich auch nicht gut finde. Gab es jetzt eine andere Kontroverse, dass deutsche Filmförderung für, was war das, Marvel, verschiedene Marvel-Filme irgendwie geflossen sind. Ja, das waren deutsche Unternehmen, die Special Effects gemacht haben oder Postproduktion oder irgendwelche Sachen gemacht haben, die sich halt um diesen Projekt bei den Hollywood-Budgets, Hollywood-Studios beworben haben und den Zuschlag für diese Projekte halt bekommen haben, weil sie die Fachkompetenz hatten und weil sie den ordentlichen Preis dargestellt haben. Ja, aber das kann ja auch nicht sein, dass wir hier... Können sie nur darstellen, da diese deutschen Firmen, die halt, wie gesagt, nicht den Film produzieren, sondern irgendeinen Teil des Films produzieren, die Filmförderung bekommen. Sonst hätten die das nicht zu dem günstigen Preis anbieten können, wie andere Konkurrenten. Aber das ist doch völlig irre, dass wir im Endeffekt Hollywood subventionieren. Also wir subventionieren, ich meine, wenn man es jetzt wirklich... Hollywood kriegt wenn es bei uns billiger, wir weil... Finanzieren, wir fördern den Standort Deutschland von der Fachkompetenz her, dass wir halt noch irgendwelche Filmtechniker haben, die zwar in Deutschland arbeiten, aber an amerikanischen Filmen. Wenn man, ja, aber das ist das einzige Positive, was man dem abgewinnen kann. Ich will es jetzt nicht verteidigen, aber ja. Ich meine, in China, wir meckern, wenn China halt die Solarzellen günstiger herstellt als wir, aber wir machen das in so einem unsinnigen Feld halt dasselbe. Wir machen unsere Dienstleistung so günstig, dass der Weltmarkt damit nicht konkurrieren kann und nennen das dann Filmförderung. Ich habe jetzt gar nichts über Diversität gehört. Ja, das stand noch, vielleicht habe ich mich gefragt, was kam ja auch so können muss oder so. Kommt das noch oder was? Nein. So. Also zumindest hierfür hat das keine Relevanz gehabt. Nee, das ist ein ganz gängiges Problem. Also hier geht es zum Beispiel auch um Filmpreise und sowas und wer die Jury bestimmt, und das sind ja die ganzen Filmverbände und Studioverbände, das ist ja Verbandsarbeit, und da auf dieser Ebene kommen diese ganzen Diversity-Auswahlkriterien ins Spiel. Das ist jetzt hier nicht Teil. Also da steht wirklich nichts davon drin. Hier geht es nur um harte Kriterien, sage ich mal, wirtschaftliche Kriterien, Staatsangehörigkeit. Ne? Und ich meine, ein deutscher, das ist auch interessant, ein Film, der den deutschen Kulturraum und deswegen förderungsfähig eingestuft wird, ist halt auch, wenn der Produzent, der Regisseur ein Deutscher ist oder ein Bürger von einem beliebigen EU-Land, weil man ja zwischen Deutschen und EU-Bürgern nicht unterscheiden darf. Das auch nur so nebenbei. Also deutsche Filmförderung für einen italienischen Film, spanischen Film oder sowas war das Problem. Zählt halt auch als deutsches Kulturgut. Ich habe jetzt, warte, ich gucke nochmal, ob ich das noch hier habe. Steht ganz oben eigentlich. Stoffentwicklungsförderung. Drehbuch, Treatment und Projektentwicklungsförderung. Kinderfilme. Tja. Naja. Ja, wir glauben dir. Schräg. Ja, Treatment, ach Gott. Wie viel Geld verteilen die in so einem Jahr? Das habe ich jetzt nicht im Hinterkopf, sorry. Die fördern allein schon ein Drehbuch mit 50.000 Euro. Ja, 30.000 ist der Mindestförderantrag, den man stellen kann. Das heißt, ich würde jetzt sagen, hier, ich schreibe ein Drehbuch für einen Kinderfilm. Ja, gut, ich meine, wie gesagt, das sind halt härtere Kriterien. Da steht, okay, man muss halt nachweisen, dass der Filmproduzent auch mindestens 10.000 Euro investiert in die Filmproduktion über einen Vertrag zwischen dem Autor und Vater, also produziere mal meinen Film. Ich habe mir da schon alles durchgelesen, hier steht nicht so viel interessant. So muss man schon sagen. Aber ja, der Anhang fand ich da am interessantesten. Bei den Vergaberichtlinien, ja. Gut, ich meine, so sieht's aus. Green Consultant fand ich interessant. Außenministerium finanziert Journalisten-Workshops der Taz mit 100.000 Euro. Oh, worum ging's denn da? Um ehemalige Sowjetrepubliken. Mhm. Die von der Taz-Panther-Stiftung eingeladenen Journalisten dann da ausgebildet worden sind oder werden. Und dafür kann man der Taz-Panther-Stiftung auch mal 10.000 Euro in die Hand geben. War ja die Taz auch so ein... 100.000. 100.000, was habe ich gesagt? 10. Okay. 100.000, ja. Ja, das ist im Prinzip die Nachricht. Ansonsten... Eine Stiftung, ne? Eine Stiftung kann man ja unterstützen. Das heißt ja nicht, dass man Taz unterstützt, bitte dich. Ne? Ja, es geht auch nur um Journalismus. Stiftung hat einen eigenen Zweck, ne? Ist doch klar, oder? Hm? Und dieses Außenministerium finanziert halt einen möglichen Kram, der halt irgendwas mit dem Ausland zu tun hat. Irgendwie 4 Millionen Euro oder so fließen da jedes Jahr rein. Insgesamt, da steht's. Projekte von privaten Stiftungen. Schüler helfen leben. Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Hass werden da abgebaut. Und gleichzeitig einen Beitrag zum Versöhnungsprozess in Bosnien und Herzegowina leisten. Wir versöhnen die jetzt. Das ist ja praktisch die eierlegende Wollmilchsau der Stiftung, wenn die das alles schaffen. Nee, das macht jetzt nicht die Panther-Stiftung, das machen andere. Das ist schon weitergedacht, hier ist der Abschluss von dem Artikel. Hier geht es noch um andere Sachen, die gefördert werden. Nationalismus in Frieden und Kriegszeiten. Das ist das von der Panther-Stiftung. Prinzipien des konstruktiven Journalismus, das ist doch schön. Werden da gelehrt. Und die Türkei wird eingeladen. Einige wenige werden mit dem Geistesvirus angesteckt. Panther-Stiftung. Interessant, die ist von Lesern gestiftet worden. Hm. Wo sind wir? 52.750. Jo. Es geht weiter. Dieser Zug hat keine Bremsen, war einer der während Gamergate gern genutzten Sprüche. Der Gamergate-Zug. Dann bietet sich ja direkt dieses Zug-Meme an. Auf dem einen Gleis liegt ein Sweet Baby Ink, auf der anderen 7 Leute, irgendwie so. Ja. Auf den anderen liegt die Zukunft der Spieleindustrie. Ja, Sweet Baby Ink. Es gab sowas wie ein Revival in der letzten Woche von Gamergate. Hätte ich nicht mit gerechnet. Es geht um die Firma Sweet Baby Ink. Die sitzen in Kanada und die bieten Dienstleistungen für Spieleentwickler an, die arbeiten für die am Narrativ, die machen für diese Spieleentwickler, machen die Sensitivity Reading, kulturelle Beratung, Diversitätsberatung, ja, genau, das ist so halt so im Endeffekt so ein bisschen das, was halt vor 10 Jahren während Gamergate so die Standpunkte der Gamergate-Gegner waren, nämlich die Spiele sind nicht divers genug, die sind nicht queer genug, die sind nicht, die drehen sich noch viel zu oft um Erfolg und sich messen und Spaß. Und das muss jetzt langsam mal aufhören, weil wir brauchen die Spiele, um unser Narrativ zu verbreiten, um in die Gehirne der Spieler reinzukommen und denen über Spiele mitzusuggerieren, dass das ganze Chaos um sie herum ganz normal ist. Im Endeffekt, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, It's a Gundam hat gesagt, das sind die erfolgreichen Feminist Frequency. Also die Anita Sarkeesian hat ja damals diese Feminist Frequency-Geschichte aufgemacht mit genau dem gleichen Spiel und hat ja auch offensiv darum geworben, dass sie bei verschiedenen Firmen irgendwie Consulting machen darf, gerade zu diesen Themen. Und Sweet Baby Inc. ist jetzt sozusagen die erfolgreiche Umsetzung des Ganzen. Und entzündet hat sich die Kontroverse, die wir hier jetzt haben, an einem Steam-Kurator. Wer das nicht kennt, auf Steam kann man sozusagen, wenn man will, einen Kurator-Status sich geben und sagt meistens mit irgendeinem bestimmten Drive, irgendeinem Blickwinkel auf Spiele und man kuratiert dann sozusagen eine eigene Zusammenstellung von Spielen und empfiehlt die oder empfiehlt die nicht. Dieser Kurator, um den es hier geht, der heißt Sweet Baby Inc. Detected und der hat einfach zusammengefasst auf seiner Kurator-Page alle Spiele, die Sweet Baby Inc. als Dienstleister beauftragt haben oder wo sie im Abspann stehen. Die meisten Daten dazu hat er sich von der Webseite von Sweet Baby Inc. selber geholt und er hat all diesen Spielen einen Daumen runter gegeben. Also bei Steam gibt es nur Daumen hoch oder Daumen runter. Er warnt also im Endeffekt Konsumenten davor, das zu kaufen. Soweit, so gut für die Einleitung. Jetzt steigen wir hier mal mit dem Artikel von der GameStar ein. GameStar kennt ihr vielleicht noch, das war früher mal ein relevantes Magazin, als es das Internet noch nicht so in jedem Haushalt gab. Da konnte man sich auf Papier gedruckte Informationen jeden Monat beim Kiosk holen und es war sogar eine silberne Scheibe dabei, die man mit Hilfe eines heute ausgestorbenen optischen Laufwerks lesen konnte. Und da waren dann zu guten Zeiten Vollversionen von Spielen drauf. Also, ja, genau. Und die GameStar hatte auch mal wirklich, aus meiner Sicht, wirklich gute Leute, wie den Herrn Langer. Der Herr Graf ist ja leider immer noch da. Die Frau Schmitz habe ich schon lange nicht mehr wirklich im Vordergrund gesehen. Hier der Herr Lott und der Herr Gollert, glaube ich, waren das noch. Ne? Also da waren schon eigentlich gute Leute dabei. Aber jetzt kommt halt dieser Artikel und wir erinnern uns auch schon bei Gamergate, waren es ja die Gamer, die wahnsinnig geworden sind laut GameStar und die haben ja damals schon die ganze Sache nachgetrötet, die amerikanischen Kollegen über Gamergate geschrieben haben. Und jetzt ist es hier umso lustiger, dass die GameStar eine der ersten waren, die dieses Sweet Baby-Thema aufgegriffen haben. Inzwischen sind zig weitere Artikel im englischsprachigen Raum erschienen dazu, die alle das Gleiche erzählen wie GameStar hier. Deswegen schauen wir uns den Artikel jetzt mal an. Was hat GameStar denn da behauptet? Einer der größten Steam-Kuratoren, Sweet Baby Inc. Detected, schürt aktuell eine riesige Hasskampagne im Netz. Wir erklären, warum eine Beratungsfirma für Spiele wie Alan Wake 2, God of War, Ragnarok und Suicide Squad massiv bedroht wird. Ja. Und natürlich geht es gleich los. Das Beratungsunternehmen Sweet Baby Inc. ist aktuell das Ziel einer weitreichenden Hasskampagne, die an die Gamergate-Bewegung erinnert. Befeuert wird die Lage von einem Steam-Kurator, der die Spiele auflistet und schlecht bewertet, an denen die Firma gearbeitet hat. Und dann erklären sie halt, wer Sweet Baby Inc. ist. Nämlich hier Fokus auf Diversität, Inklusivität, kulturelle Sensibilität und so weiter und so fort. Woher kommt der Hass? Woher kommt der Hass, sagt Gamergate. Ihr werdet nicht glauben, wen sie gefragt haben. Bei Reddit und Co. haben sich Gruppen gebildet, die lautstark gegen Wokeness in Spielen, aber auch in Filmen, Büchern und so weiter angehen. Für diesen Begriff gibt es keine allgemeingültige Definition. Meistens wird im Entertainment-Bereich darunter jede Art von bewusster Inklusivität und die Integration von nicht-männlichen, nicht-weißen Charakteren verstanden. Ist schon wieder zutiefst unehrlich? Oder dumm, aber ich glaube zutiefst unehrlich? Weil die Leute haben euch jetzt schon 100-mal gesagt, dass sie nichts gegen Alan Ripley haben und dass sie Blade cool fanden und all diese Sachen, die halt mit eurer Erklärung gar keinen Sinn ergeben, sondern dass es um die On-the-Nose-Geschichte geht, dass wir das in den Hals gedrückt bekommen. Ich sag nur Spider-Man hier, Spider-Man 2 Spiel, wo überall in jeder Straße Regenbogenflaggen hängen und irgendwelche Graffitis über BIPOC an die Wand sprüht. Das ist das Problem. Nicht die Integration von nicht-männlichen, nicht-weißen Charakteren. Lara Croft, ihr Tüssen. Diese Gruppen bedienen sich meistens rechten bis rechtsextremen Narrativen, schrecken nicht vor Drohungen gegen bestimmte Personen oder Studios zurück. Und wen haben sie gefragt? Die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und was sagt die Amadeo-Antonio-Stiftung? Angriffe auf woke Games oder Games-EntwicklerInnen sind nichts Neues und finden sich zuhauf auf Steam und machen auch vor Kuratorlisten nicht halt. Die Vorwürfe an Sweet Baby Inc. passen genau in die metapolitische Strategie, die wir aus toxischen oder extrem rechten Kontexten kennen. Schön, dass Sie das Wort vom Kellner oben eingebaut haben, metapolitisch. Es wird versucht, die ganze Gruppen auszugrenzen und Hass zu schüren. Nochmal, dieser Kurator hat die Spiele, an denen die Firma beteiligt war, gesammelt und hat ihnen Daumen runtergegeben. Wir sind jetzt hier bei ganze Gruppen ausgrenzen und Hass schüren und rechtsextrem. Die Absicht ist hier, eine Idee bei den Leuten verfangen zu lassen. Die Berücksichtigung von Diversität würde Games schlechter machen. An Amadeo Antonio. Niemand mit einem sehenden Auge kann bestreiten, dass die Qualität in Hollywood, seit dieser ESG-Scheiß läuft, zur Hölle gegangen ist. Warum zum Teufel soll es bei Spielen anders sein? Die brauchen ein paar Jahre länger, bis sie fertig sind. Das kommt alles erst noch wahrscheinlich. Und ich möchte dich daran erinnern, liebe Amadeo Antonio Stiftung, wie gut Forspoken zum Beispiel gelaufen ist mit all den woken Ideen, wie gut Suicide Squad gelaufen ist mit all den guten Ideen. Suicide Squad übrigens ein Spiel, an dem Sweet Baby Inc. zuletzt gearbeitet hat. Ich hoffe mal, dass das Ihnen im sprichwörtlichen Sinne als Firma, man muss ja vorsichtig sein, das Genick bricht. Ja. Weil dieses Spiel ist nur richtig in die Hose gegangen und viele Leute sind vor allem nicht damit einverstanden, wie mit Batman umgegangen wird. Und das ist garantiert auf der Scheiße von Sweet Baby Inc. gewachsen. So. Auch andere Firmen, die ähnliche Services anbieten, geraten deswegen mit ins Visier und ihnen wird jetzt die Schuld an einem Crash der Gaming-Industrie herbeigeschrieben. Der Jubel von extrem rechten Gruppen und Überbleibseln der Gamergate-Bewegung auf die aktuelle Kontroverse bestätigt genau diesen Eindruck einer, Achtung, nochmal, metapolitischen Kampagne. Es kann nicht sein, dass die Leute einfach nur den Hals voll haben. Ja. Ne? Wenn man sowas schreibt, dann schreibt man auch Redaktion drüber, ne? Damit da keiner verantwortlich ist und schuld sein könnte. Ne? Ich glaube, ne, steht Redaktion drüber. Ja, ja, klar. Schuld. Und dann haben sie sogar hier auch die Chefin Kim Bel-Air von Sweet Baby Inc. und die sagt, wir kommen bald auf ungefähr 40 Jahre Videospiele. Und ich glaube, Leute fangen an, sich zu fragen, warum machen wir immer ähnliche Produkte? Warum kommen viele unserer Geschichten bei jüngeren Zuschauern nicht an? Warum wächst unser Publikum nicht? Ich sage gern, dass Repräsentation Innovation bedeutet. Wenn man jemanden aus einer anderen Kultur mit einem anderen Hintergrund und einem anderen Geschlecht einbringt, wird man etwas schaffen, das wir noch nie gesehen haben. Was? In manchen Kreisen werden solche Aussagen von Bel-Air oder anderen Angestellten von Sweet Baby Inc. als männerfeindlich, heterofeindlich oder rassistisch gegen Weiße interpretiert. Oh! Welche Rolle spielt der Steam-Kurator? Und das ist halt wirklich lustig. Die schreiben dann hier im Endeffekt, ja, der macht nichts weiter, als diese Spiele aufzulisten. Als Chris Kindred von Sweet Baby Inc. auf den Account und seine Aktivitäten aufmerksam machte und zum Reporten aufrief, trat das eine neue Hasswelle los. Und hier genau haben wir den Beweis, dass die GameStar einfach ein unehrlicher Haufen ist. Weil es gibt Screenshots und Archive von diesen Tweets von Chris Kindred. Und die hat nicht dazu aufgerufen zum Reporten, sondern die hat gesagt, lass uns diesem Typen seinen Steam-Account komplett abschießen mit seinen kostbaren Spielen. Und dass es Rassismus ist, was da passiert und so weiter und so fort. Das wird hier zum Reportenaufruf einfach unterschlagen, dass mehrere Mitarbeiter von Sweet Baby Inc. angefangen haben, auf Twitter ihre Kohorten aufzurufen, diesen Typen Massen zu reporten bei Steam, damit er allein durch den Massenreport schon seinen Account verliert. Ja? Und der Betreiber ist Brasilianer, soweit ich mitbekommen habe. Oh ja, das habe. Nebenbei, ne? Brasilianer. Jemand, der Person of Color sozusagen. Globalen Süden angehört. Cabrutus Rambo heißt er übrigens, was auch immer das ist. Ja. Wie behandeln wir das Thema weiter, sagt dann GameStar unten und sagt, wir haben bereits bei Valve nachgefragt, ob der Kurator dort bekannt ist und ob er gegen Steam-Richtlinien verstößt. Solche seid ihr geworden, GameStar. Ihr seid früher, das ist einfach so peinlich. Wir sind dann, weil wir als Deutsche sind da hingegangen und haben versucht, einem Brasilianer auch noch irgendwie in den Arsch zu treten bei Valve, indem wir darauf aufmerksam machen, dass die Presse davon Wind bekommt. Ja, super Nummer, GameStar. Ich habe GameStar in meiner durchaus höflichen Art als Lügner bezeichnet daraufhin. Und gesagt, ja, dass das halt unmöglich ist, was sie da machen. Daraufhin bin ich von GameStar geblockt worden. Ist ein bisschen traurig, weil ich hab irgendwie GameStar früher regelmäßig gekauft. Ich hatte die immer stapelweise in meinem Zimmer liegen. Und wenn die Frau Schmitz was geschrieben hat oder der Herr Lange oder so, dann habe ich das gerne gelesen. Der Herr Lehnhardt vielleicht noch oder so. Und das ist schon traurig, dass ich da einfach geblockt werde, obwohl, und das, ich bin ja nicht der Einzige, es wurden im Rahmen dieser Diskussion ein ganzer Haufen Leute geblockt, die haben mir dann teilweise auch auf Twitter ihre Fotos geschickt oder gepostet. Schon traurig, dass ihr die Leute, die euer Haus gebaut haben, vor die Tür setzt. Aber es ist halt genau, und deswegen ist es wunderbar, dass das jetzt 10 Jahre nach Gamergate passiert. Das zeigt, wir haben damals nicht gründlich genug aufgeräumt. Es ist einfach so. Kotaku lebt immer noch und hat sich natürlich auch sofort daran beteiligt. Und hat eine Redakteurin von Kotaku hat sich auf dem Discord eingeschlichen von Sweet Baby Inc. Detected und hat versucht, da irgendwie aus den Leuten rauszukriegen, dass sie. Und dann haben die sich da einfach über Wokeness unterhalten und gar nicht über Sweet Baby Inc. Ne? Das ist wieder mal typisch Rechte. Und so weiter und so fort. Ja, stimmt, also, der Kotaku-Artikel war auch schlimm. Ja. Der Kotaku-Artikel ist grauenhaft. Keiner eingereicht. Die haben ja direkt diesen Strom angebracht, dass sie behauptet haben, die Leute würden sagen, dass Sweet Baby Inc. quasi alleine das ganze Spiel geschrieben hat. Das wäre irgendwie das, was man denen vorwirft. Ja, es werden wieder massiv Strohmänner gebaut. Also, aber das kennen wir ja alles und das ist ja das Lustige. Also, es ist die gleiche Bewegung wie damals, wie diese Wagen so langsam einen Kreis bilden, weißt du? Und die Wagen sind in dem Fall die Medien, ja? die bilden einen Kreis um Sweet Baby Inc. und dann wird da rausgefeuert. Rechte, Hassgruppe, Harassment. Natürlich hat die eine Redakteurin von Kotaku auch schon Todesdrohungen bekommen, ist klar. Ne? Ja, klar, natürlich. Also ist heute ja auch nicht mehr kein ordentlicher Mobber, macht das ja mehr aus. Die sitzen in den Büros und verzweifeln und fragen sich, wo der ganze Hass herkommt und die Wut und so. Verstehen das gar nicht, ne? Man muss auch noch sagen. Gibt es denn die GameStar noch auf Papier, wollte ich nochmal fragen? Ja, gibt es noch. Ja, okay, erstaunlich, ne? Die GamePro haben sie, glaube ich, eingestellt, das Konsolenpendant. Mhm. Man muss auch noch sagen, GameStar hat von Anfang an weder Kommentare unter diesem Artikel zugelassen, noch Antworten auf den Tweet, mit dem sie den promotet haben. Auch sowas, was so ein bisschen an Gamergate erinnert. Und zu dem Zeitpunkt, dass der Artikel erschien, waren es, glaube ich, um die 40.000 Leute, die den abonniert hatten. Also ist gut gelaufen, wieder mal der Streisand-Effekt, den sie probiert haben. Ist keine Narrativrettung, ist eine Narrativsicherung, ne? Und ja, und dann haben sie jetzt auch noch eine gescheuert bekommen in Form von dieser wunderbaren Community Note. Ich habe die nicht eingereicht, oder? Hat jemand anders eingereicht? Ja, weiß ich nicht. Du weißt nicht, ob du sie eingereicht hast. Mir ist es nicht. Achso, du, ach, du meinst es, ach so, ich dachte, du meinst die Community Note. Ich wollte nicht weglesen, so nebenbei. Nee, ich habe das also, gerade jetzt eben nochmal, weil ich mir nochmal angeschaut habe und habe ich gesehen, dass die Community Note darunter ist. Deswegen habe ich das jetzt spontan hier nochmal reingepastet. Und die Community Note sagte im Endeffekt das, was ich auch gesagt habe. Der einzige Hass, der ausgegangen ist, ging von Sweet Baby Inc. aus, dass diese anfingen, den Account zu melden, um ihn zu sperren, weil er eine Liste von SBI Games negativ bewertet. Und jetzt versuchen die Medien, die wahre Geschichte anders hinzudrehen. Was hätte Gamergate alles machen können, wenn es 2014 Community Notes gegeben hätte? Ey? Wir hätten die so geowned, die hätten gar nicht mehr gewusst, wo sie hingehen sollen auf Twitter. Ja. Und, das Schönste wäre, wenn sie sich hätten wehren wollen, hätten sie Elon Musk dafür Geld geben müssen. Das wäre so eine Win-Win-Situation gewesen, wenn er das schon 2014 gekauft hätte. Verdammt. Ja. Ah, oh, der gute Grumz. Das ist, ich kann es nicht verleugnen, mir wird warm ums Herz, wenn ich die ganzen Leute sehe, die auch nach 10 Jahren alle wieder ankommen. Und es sind die gleichen Nasen mit anderen Profilbildern auf Twitter. Ja, du erkennst die Namen wieder. Ja, Grumz hat noch dasselbe Profilbild. Ja. Ehemaliger Blizzard-Entwickler, der an so Perlen wie den echten Diablos und World of Warcraft mitgearbeitet hat übrigens. Der gute Mark Kern. Genau, der schreibt hier nochmal, wie es funktioniert. Nämlich die Formel, die hier auf diese Geschichten angewendet wird. Erstmal mach etwas, was schlecht ist und furchtbar, dann werde von den Leuten dafür, also dass die sagen, dass, ja, zum Beispiel, und dann hol dir deine Journalistenfreunde, damit sie Hitpieces schreiben können und mal dich selbst als das Opfer in der Geschichte und dann ja, geh gegen die Leute vor, die nichts falsch gemacht haben, aber außer, dass sie halt darauf hingewiesen haben, was du da machst, als Warnung und als Zeugen und dann erfinde irgendwelche falschen Sachen, die da passiert sein sollen, um eine Vorhaltsfleck zu machen, weil du nichts Richtiges hast, worauf du zeigen kannst. Und als letzter Punkt, Wikipedia muss einen Artikel über dich schreiben in deinem Sinne mit den ganzen Sachen, die deine Journalistenfreunde geschrieben haben als faktische Quellen. Siehe Gamergate-Beitrag. Jo, ist das wie man einen NPC programmiert, ja? Nee, das ist wie die das inszenieren und das jetzt schon seit 10 Jahren immer wieder, ja. Egal wo. Ja, könnte man auch drüber schreiben, die Amadeo-Antonio-Formel. Können wir auch drüber schreiben. Sag, du möchtest nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten und das Bürgergeld verdoppeln, dann kritisieren das Leute, dann schreiben Leute, oh, das ist frauenfeindlich. Dann sagst du, oh Gott, wir haben Leute gedroht deswegen. Und ich meine, das kannst du auf alles anwenden. Das passiert immer wieder vor unseren Augen. Zitate-Kartell könnte man eben auch sagen, ne? Nicht nur Echo-Kammer. Sondern ja, das kann man ja gezielt einsetzen auf die Art. Ne? Ja, das wird gezielt eingesetzt. Wir sind im Kulturkrieg. Ja, und hier haben wir dann einen Senior Narrative Designer von Bungie natürlich, der dann wie immer springen auch Leute aus den Firmen zur Seite. Und ich habe das eigentlich nur dazu genommen, weil ich es so wunderbar finde, dass man uns immer noch dazu auffordert, endlich erwachsen zu werden. Sie sollten endlich gelernt haben, dass das mit den Shitlords irgendwie nicht so funktioniert. Und ich channel jetzt mal einen Nerd-Rotic, wenn ich sage, if you're mad about the ironic games, you need to grow up. You need to stop wasting so much time on grifters who are only there to manipulate you and milk your anger for engagement. You need to talk to people who aren't like you a bit more. You need to stop falling for this. Ja, genau. Das solltest du mal deinen Freunden sagen, Bub. Iron Love Woke Projection. Wenn du sagst, dass weiße Menschen alles ruinieren, dann musst du erwachsen werden. Du musst aufhören, damit so viel Zeit mit Arschlöchern zu verbringen, die nur da sind, dich zu manipulieren und deinen Zorn für Klicks zu melken. Du musst mit Leuten sprechen, die nicht so wie du sind. Ja. Du musst aufhören, die Scheiße zu glauben. Ja, genau, Thickest Josh, genau das. Genau das solltest du tun. Ja. Ja, was ja auch diese Woche rausgekommen ist, ist hier genau dieser Talk von dieser Kim Bell von. Der ist gut, ne? Hast du den gesehen? Ich habe die Ausschnitte gesehen, ja. Also wir sollten vielleicht überlegen, vielleicht doch mal einen Sonderstream zu machen nächste Woche. Der ist wirklich böse. Echt? Also ich fand das so offen alles. Du kannst sie lesen wie ein Buch. Ja. Als ich jung war, habe ich nur Geschichten über mich und Leute geschrieben, die so aussehen wie ich. Ich habe mich in alle möglichen Geschichten reingeschrieben und Leute, die so aussehen wie ich. Ja, und das machst du bis heute. Bis heute machst du das und glaubst, ja, das soll auch die weibliche Art, Geschichten zu adaptieren. Das hatten wir doch neulich, da gab es doch so eine Geschichte mit den Kindern oder den Jungs und Mädchen, wie die eben mit Hauptfiguren umgehen. Und die Mädchen sehen sich, möchten sich gerne überall reinprojizieren und die Jungs versuchen, die Figur auf sich abzubilden. Ja. Das ist eher so eine weibliche Sicht auch, die sie dann einfach offenbart. Ja, und das Hauptproblem war ja, dass sie da drin halt auch zugibt, dass sie auf das Marketing-Department von diesen Firmen zugeht und denen Angst macht, wörtliches Zitat, Angst macht davor, ja, dass dann die Leute wie sie dann dafür sorgen, dass die Firma schlechte PR bekommt. Wenn man könnte nicht fast sagen, es ist sowas wie ein Erpressungsracket, dass man sagt, hier, wenn du uns nicht engagierst, weißt du Scheiße, das laufen kann. Erinnert dich an The Witcher oder Kingdom Come Deliverance? Ja, das war von Anita Sarkeesian, dieser Tweet in Richtung von dem City Project Red, stimmt, da gibt es von Anita sogar so einen, wo sie sagt, hier, ihr braucht das. Ihr hattet in der Vergangenheit sehr Schwierigkeiten mit der Darstellung von Frauen. Ihr braucht meine Dienstleistung. Und Anita Sarkeesian hat sich letztens selber geheiratet. Ja, das ist wirklich nicht dabei. Also, das ist wirklich traurig. Oder müssen wir es kurz erzählen? Ich suche mal schnell danach. Ich war ein bisschen gestaunt. Und das war so, also das ist wirklich das Erste, was ich gesehen habe, war jemand, der meinte, der hat das repostet und hat drüber geschrieben, I'm genuinely sad. Und das war eigentlich auch meine Reaktion, weil ihr müsst euch vorstellen, die inzwischen 41-jährige Anita Sarkeesian hat eine Hochzeitsfeier veranstaltet. Sondern sie hat ihren Geburtstag mit einer Motto-Party in Stockholm gefeiert, was ich auch schon wieder geil fand, weil ja, wer kann sich das schon leisten, ja, als Amerikaner einen Haufen von seinen Freunden aus Amerika nach Stockholm, und was die CO2-Belastung angeht, möchte ich gar nicht wissen. Aber wie traurig musst du sein, wenn du dich so sehr nach einer Hochzeit sehnst, dass du die inszenieren musst an deinem Geburtstag? Aber du heiratest gar nicht, aber du willst dieses Gefühl haben. Ich finde das traurig. Ich finde es irgendwie traurig. Josh McIntosh sitzt sicher irgendwo und feigst so. Siehst du, das hast du jetzt davon. Oh, das war toxisch. Ich glaube, ich gehe mich geißeln, sagt er. Ja, traurig, aber wahr. Ja, das Motto lautet ich, sagt der Ulius. Das ist ganz sicher so. Ja, ja, war es wieder, ja. Aber auch lustig, dass sie dann trotzdem diese ganzen Rituale, die sie doch eigentlich ablehnen und zerstören wollen, dass sie dann Priester haben und dass sie in Weiß da sind. Und dieser ganze Kack, den wollen sie haben, ne? Den Zuckerguss, ja, aber der Kuchen drunter ist ihnen zu trocken, ne? Das erinnert mich an das Foto von Tadzio Müller. Okay, jetzt ist schon weg. Bitte nicht neben das Foto von Tadzio Müller montieren, sonst bin ich wieder, sonst habe ich morgen den Staatsschutz. Eingeweihte wissen, was ich meine. Oh mein Gott, das ist mir schlecht. Ja. Ja, genau. Aber kann Kandidat sein, ne? Es ist aber, die Sterne stehen richtig irgendwie im Moment. Also es kommt solches Zeug rein, es kommt diese Sweet Baby Ink-Sache rein. Und mich freut halt, dass dass dieses Leck mich am Arsch halt deutlich lauter geworden ist als vor 14 Jahren. Die Leute leiden auch genug. Und hier kommt der Guardian. Seit langer Zeit mal wieder der Guardian bei uns. Der war zu Gamergate-Zeiten eigentlich Dauergast hier, kann man schon fast sagen. Es ist 10 Jahre seit Gamergate. Die Industrie muss jetzt aufstehen gegen die Troller von rechts außen. Die Conspiracies hier, die Verschwörungstheoretiker zielen immer noch auf und misshandeln Frauen und Vocal Game Consultants. Mit einem kleinen Studio, das momentan unter Feuer ist, ist die Stille der Spieleindustrie macht mich taub. Ja, die Stille, so schlimm ist das. Und dann wird natürlich erst noch vom Leder gezogen über Gamergate und Steve Bannon und dass man gegen die LGBTQ-Plus-Community ist und dann bla bla bla bla bla. Und jetzt ist es dieses arme 16-Personen-Studio, das unter Feuer gerät von den bösen Leuten. Also ich erzähle die Geschichte jetzt nicht nochmal. Der Guardian stellt sie natürlich auch wieder völlig anders da, als sie ist. Während Trump wieder mal auf dem Kampagnenpfad ist, ist das ein Teil einer extrem rechten Panikmache gegen Diversity und Inclusion. Und die hat bereits Gesetze nach sich gezogen, Anti-Frauen- und Anti-Vogue-Gesetze in den USA. Aber dieses Studio macht sowas ja gar nicht. Es macht ja nur Narrativentwicklung und sie sind sowas wie Script-Doctors. Sie wollen nur, dass die Plots Sinn ergeben und dass die Charaktere nicht peinlicherweise irgendwie halt von gestern sind. Ja. Okay, sie hat ihr also auch von Kotaku abgeschrieben. Ja, genau. Also vor 10 Jahren waren es weibliche Spielejournalisten und Kritiker in der Line of Fire. Das stimmt halt auch überhaupt nicht. Die weiblichen Games-Journalisten haben sich hinterher erst eingemischt, aber macht dir nichts draus. Gamers are dead und so weiter und so fort. Diesmal sind es die Narrativdesigner, aber die Verschwörungsideologen sagen immer das Gleiche: Diversität hat keinen Platz in Spielen. Wenn du eine Frau bist, queer oder eine Person von Farbe, die in dieser Industrie arbeitet, solltest du das Schlimmste erwarten. Und dann hat sie ja auch Zeugen, nämlich Nathan Grayson und Alyssa Mercante, ja, Ex-Kotaku und Kotaku, die haben sich das beides angeguckt. Jo. Und sie halten das für eine Verschwörungstheorie. Und überhaupt, und da hat jemand auch von BlackRock geredet, aber er hat BlackRock damit gar nichts zu tun, weil heute halt jeder irgendwas mit BlackRock in Verbindung bringt und irgendeine Stimme, die Unsinn redet, ist natürlich gleich sofort der Fall. Ja, was in all diesen Artikeln immer wieder fehlt, ist irgendwie diese Motivation, ne? Warum Gamer so plötzlich so wütend sein sollten, ne? Oder überhaupt irgendwie auf Dauer so stinkende Rechtsnazis sein sollten. Ne? Das gibt es eigentlich keine Begründung für vernünftig. Sowieso. In den 10 Jahren seit Gamergate hat der Kulturkrieg in den Gamerforen fermentiert und hat sein Gift in fast alle Aspekte unseres Lebens gedrückt. Da fällt mir was anderes ein, was sein Gift in fast alle Aspekte unseres Lebens gedrückt hat. Aber zu behaupten, dass aus Gamerforen der Hass in alle Aspekte unseres Lebens vordringt, ist einfach schon logisch so dumm, dass ich es kaum ertrage. So unpolitisch, wie die häufig sind, ne? Wo soll das denn herkommen dann? Also wie soll das denn darüber fließen dann? Ne? Ja, vor allem, was für eine Macht haben die denn? Was soll denn der Unsinn? Es ist doch eher andersrum. Ein größerer Teil der Gesellschaft hat diese woke Scheiße einfach satt. Und deswegen habt ihr das Gefühl, die Gamer haben vor 10 Jahren gesagt, das ist scheiße mit der Wokeness. Da haben wir das irgendwie noch gelöscht bekommen, aber jetzt sagen das immer mehr Leute. Das liegt aber nicht an den Gamern, ihr Deppen. Es gibt immer die glauben, dass die einfache Anwesenheit von Frauen und Minderheiten in ihren Videospielen oder ihrem Star Wars oder in ihren Hallen der kulturellen oder politischen Macht ein Affront ist, ein Symptom des Woken Mind Virus. Nee. Prinzessin Leia war in Star Wars lange bevor du wahrscheinlich geboren würdest, Schreiberling. Ich möchte es nicht nochmal erklären müssen. Wer das ganze Wissen da aus dem Internet zusammengetragen? Niemand versucht, Diversity in die Videogames hineinzuschieben. Es passiert natürlich, denn Spieler und Entwickler werden ja auch diverser. Gamergate hat damals nicht Frauen aus der Videogames-Branche vertreiben können und wir werden auch diesmal nicht vertrieben werden, hatte Gamergate nie vor, ihr Deppen. Gamergate hat zum Teil aus Frauen bestanden, ihr Deppen. Aber lügt halt weiter, lügt weiter. Ich hoffe, es fällt euch irgendwann dann doch nochmal auf die Füße. So ein paar Internalisierte sind immer dabei, ne? Ja, genau. Die Spieleindustrie weiß, dass eine größere Breite von Content mit einer größeren Breite von Charakteren, die hergestellt wurden, von einer größeren Breite von Menschen gut für die Kreativität ist und für das Geschäft. Ja, genau. Suicide Squad, Indiana Jones 5, The Marvels, Madam Web, Forspoken. Läuft für euch, läuft auf jeden Fall für euch. Die Leute sind überhaupt nicht fett ab mit der Scheiße. Nein. Diesmal muss uns die Industrie perfekt unterstützen und mit einer Stimme sprechen. Wie das so üblich ist in der Industrie. Und das, nachdem sie versucht haben, das sehe ich ja auch gerade beim 13 Dead Ghosts, da wollte ich auch nochmal dran erinnern, das, nachdem sie versucht haben, J.K. Rowling und Hogwarts Legacy zu vernichten, die gleichen Leute, ne? Diese gleichen Leute. Sagen jetzt, oh, ho, ho, was ihr da macht mit dem Boykottieren und dem Nicht-Kaufen. Und das geht nicht, da seid ihr Nazis und da müsst ihr mit einer Stimme euch wegfegen. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Wir zahlen die Scheiße immer noch, Garnien. Ja, und dann kommen wir hier zum traurigen Höhepunkt der Geschichte. Oh, du hast doch die unzensierte Version gewählt. Ja, meine Mitarbeiterin von Sweet. Das Wort ist ja okay, ne? Also der Zusammenhang ist natürlich nicht okay. Aber das hier haben wir eine Mitarbeiterin von Sweet Baby Inc., die wir auch schon von Gamergate kannten. Aber letzte Woche schon erzählt die Story, ne? Von Maya Felix Kramer, Lego Buds. Ja, und hier haben wir mal einen Tweet von ihr. Ne? Ah, man soll alle Juden abtreiben. Solche Leute sorgen dafür, dass wir uns alle besser verstehen durch Diversität und Narrativ-Consulting. Das sind die Guten. Die sehr Guten. Die Besten. Die eure Spiele machen sollten. Noch als ich weiß Antwort, nicht, GameStar, wie fühlt man sich in der Gesellschaft? Ich gucke mir eben mal diesen Account an, dem er da antwortet. A Marxist Dog. Ja, klingt vielversprechend. Okay, scheint es nicht mehr zu geben. Es gibt ja noch andere Perlen von ihr, die im Moment auch überall kursieren. So Sachen wie, ich hatte einen Albtraum und bin aufgewacht. Ich habe geträumt, ich wäre ein weißer, männlicher Gamer. Und also, oder watch me, seht mir zu, wie ich eure heterosexuellen Hauptcharaktere in Spielen, wie ich da eure Ideen kaputt mache und solche Sachen. Also üble Person. Ja, soviel zum Gamergate-Blog in dieser Woche. Ja, kommen wir zur deutschen Gerichtsbarkeit. Ja, da gab es einen Artikel über einen Gerichtsentscheid, der aktuell durch mehrere Pressesachen gegangen ist. Das ist im nächsten Tab eigentlich. Allerdings ist das eine Entscheidung, die vom letzten Juli schon war. Im Zusammenhang mit anderen Entscheidungen wurde das getroffen. Fand ich ganz interessant, deswegen habe ich das nochmal ausgegraben. Grenze zur Schmähkritik muss nicht immer überschritten sein. Drei verschiedene Fälle musste das Landgericht Frankfurt zu abfälligen Äußerungen über transsexuelle Frauen entscheiden. Die Urteile fielen unterschiedlich aus. Hier sind nämlich drei unterschiedliche Sachen gewesen. Einmal wurde eine Transfrau und Aktivistin kritisiert, weil sie für das Selbstbestimmungsgesetz geworben hatte. Eine Twitter-Userin kommentierte dazu, Hashtag, du bist ein Mann. Für das Landgericht Frankfurt ist diese Äußerung weder Beleidigung noch Schmähkritik. Warum? Es sei vielmehr eine bloße Meinungsäußerung, weil der wertende Charakter des Hashtags im Vordergrund stehe. Die Verwendung eines Hashtags ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das Hashtag-Zeichen verdeutliche, denn das werde schließlich verwendet, um unter einem Schlagwort Diskussion zu öffnen. Also, wäre da kein Hashtag dabei gewesen, wäre Du bist ein Mann eher abschneidend gewesen. Aber weil es als Hashtag benutzt wurde, was und das Hashtag nicht damit gestartet wurde, weil es ein Hashtag war, was es vorher schon gab, darf man das tun. Also, wenn man einen Hashtag davor setzt und dieses Hashtag gibt es schon, dann ist es keine Beleidigung. So. Fall 2, totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein. Das war ein Artikel vom Julian Reichelt. Weil Julian Reichelt sollte abgemahnt werden. Von dieser Abmahnung wurde dann abgesehen und dann wurde halt getitelt versuchte Abmahnung gegen Ansage, totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein. Weil der Begriff Transe umgangssprachlich abwertend ist, ist das nicht gut. Und die herabwürdigende Intention der Äußerung werde durch das Attribut totalitär tickend verstärkt. Die Komponente zieht den Schwanz ein, stelle außerdem unmissverständlich eine Assoziation zum männlichen Geschlechtsteil her und richte den Fokus auf die Frage seines Nicht-Vorhandenseins. Deswegen ist das eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. So. Und jetzt der Teil, der jetzt auch durch die Nachricht nochmal gegangen ist. Bezeichnung einer Transfrau als biologischer Mann. Mal gucken, ob ihr herausfindet, welche die beteiligten Personen hier waren. Eine Biologin hatte geäußert, es gäbe biologisch nur zwei Geschlechter. Die Autoren hatten die klagende Frau in ihrem Artikel zwar zunächst als Transfrau bezeichnet, später aber als biologischen Mann und schlussendlich als über 60-jährigen Mann, der maßgeblich an dem Frauenhass beteiligt ist. Ja, das war das Problem, weil die Äußerung über 60-jähriger Mann könne im Gesamtkontext aber nicht als bloße neutrale Feststellung verstanden werden. Die Wortwahl sei vielmehr ein bewusstes Stilmittel, um einen plakativen Kontrast zu der jungen weiblichen Biologin herzustellen. Also, alter weißer Mann kann man sagen, über 60-jähriger Mann kann man nicht sagen. Context rules, ne? Ja, das ist so. Ne? Wäre nicht über 60-jähriger Mann geschrieben worden, wäre die Sache halt nicht gewesen. Und das ist halt ein Grenzfall gewesen, ja, weil im Endeffekt, es ist eine strafbare Meinungsäußerung, ne, das wurde ja schon mal kritisiert. Nach Auffassung des Gerichts hat die Frau sowohl gegen die Verfassung des Artikels als auch gegen die Betreiberin der Online-Plattform einen Unterlassungsanspruch. Zwar habe sich bei der Bezeichnung als Mann nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um eine Meinungsäußerung gehandelt. Doch auch diese müsse hinter das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Klägerin zurücktreten. Ja, und wie gesagt, da ging es halt darum, dass halt gesagt wurde, über 60 Jahre alter Mann. Hätte man das nicht gesagt, wäre die Bezeichnung einfach nur als Mann richtig gewesen. Ja. Okay. Ist jetzt aber keine grundlegende Entscheidung, nur ich fand es halt interessant, dass es jetzt halt nach über einem halben Jahr nochmal durch, ich meine, Fokus war da, Anwaltsauskunft, das hatte das Beck, glaube ich, hatte einen Artikel dazu. Ja. Warum jetzt? Keine Ahnung. Aber da konnte ich diese drei Fälle nochmal zeigen, dass ihr auch euch sicher auf X führen könnt, wenn ihr gegen Transmänner oder Transfrauen hassen wollt, bitte nur Hashtag benutzen. Ach so. Hashtag, du bist ein Mann, ist anscheinend recht sicher. Okay, wunderbar. Ja, und da ist es hier, wie gesagt, der Artikel Gerichtsentscheidung, wer Transfrau Mann nennt, macht sich strafbar. Also, warum dieser Artikel jetzt? Keine Ahnung. Es gab keine Revision oder nächste Instanz oder so, deswegen, ja. Ist das dann doch strafbar, was sie von Storch gemacht hat oder was sozusagen? Ja, im Bundestag hat sie doch den Ganserer, wie heißt der Ganserer? Von den Grünen. Da weiß ich jetzt nicht, was der Hintergrund war. War das nicht nur ein Ordnungsruf? Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber wenn, ich meine, wenn das verboten ist, ist es natürlich erst recht. Aber Moment mal. Vorher aber nicht. Ne? Ist nicht bei ihm der Personenstand noch männlich? Also, ja, klar. Also, Dann weiß ich nicht, was das Gericht, also müsste man ja dann gucken, ne? Ob das vielleicht einen Einfluss darauf hat. Ja. Tja. Ja gut, ich meine, wie gesagt, das, ich glaube, da ging es so um Ordnungsruf, aber da bin ich jetzt nicht in der Thematik. Genau. Da passiert ja auch so viel. Ich meine, alle, ne, die Politiker, die Bürger verklagen wegen irgendwelchen Beleidigungen, die auf dem Kindergarten oder auf dem Schulhof schon peinlich wären zu äußern oder so. Und die ganzen, du bist ein Mann, du bist eine Frau. Ja. Verliert man langsam den Überblick. Aber das ist ja auch die Absicht, dass man einen gewissen diffusen Nebel über die juristische Lage versprüht, dass die Leute eingeschüchtert werden, am besten sich gar nicht mehr äußern. Ne? Aber nein, das ist Verschwörungstheorie. Wenn Kritik bis zu 10.000 Euro kostet, ach, geht es hier da auch wieder um das Thema? Genau, es geht auch um das Thema. Das ist hier von Arndt Dieringer, den wir ja auch schon seit vielen Jahren kennen, immer wieder mit guten, ja, und auch gerade rückenden Einwürfen zum Thema Meinungsfreiheit. Also immer, wenn irgendwelche Superschlaumeier da wieder behaupten, dies, das und jenes würde irgendwie gelten, weil es in ihrem Kopf irgendwie, das, was in ihrem Kopf irgendwie drin ist, natürlich gerade immer dem entsprechen soll, was dann auch im Grundgesetz drinsteht. Und er belehrt sie dann eines Besseren. Und hier war noch zusätzlich ganz interessant, dass er neben dem Selbstbestimmungsgesetz-Ding auch noch, also dass es nur im positiven Sinne, wenn es offengelegt wird im positiven Sinne, ist es okay. Wenn es im negativen Sinne irgendwie kritisierend ist, dann ist es nicht okay. Und dann geht es ihm auch noch um dieses Gehsteig-Belästigungsgesetz. Da haben wir auch schon drüber geredet, das ist ja diese Abtreibungsgeschichte. Und er hebt hier nochmal hervor, dass sie auch gesagt haben, dass also einmal dieses Zitat von der Paus, belästigt werden mit Meinungsäußerungen, die sie klar erkennbar nicht wollen. Nur so, als ob die Leute dann Recht darauf hätten, dass andere Leute ihre Meinung äußern oder nicht äußern, weil sie das dann nicht hören wollen oder so. Und dann halt eben auch, dass Tatsachen darlegen, die geeignet sind, stark zu verwirren oder stark zu beunruhigen. Das ist auch böse. Tatsachen darlegen, die Leute verwirren und beunruhigen. Dagegen wehren wir uns auch. Und der Herr Dieringer weist dir darauf hin, dass es nicht so gut ist. Und zum Abschluss schreibt er noch, Freiheit stirbt immer zentimeterweise, meinte der 2016 verstorbene FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle. Einst unter Bezug auf den großen liberalen Karl Hermann Flach. Unter der rot-grünen Bundesregierung mit liberalem Anhängsel wird sie meterweise ermordet. Kann man nur hoffen, dass sich die FDP ihrer Werte besinnt und solch totalitären Ansätzen endlich entgegentritt. Ja, das kann man hoffen. Ich würde da nicht meine... Ich würde da nicht meinen Atem anhalten, ist das passiert. Die haben unseren Justizminister, der meint, dass heute vor 30 Jahren beschloss der Deutsche Bundestag die Aufhebung des § 175 StGB. Soweit, so richtig. Das nächste, was Herr Buschmann hier sagt, ist, viel zu lange hat unser Rechtsstaat gebraucht, um dieses Unrecht zu beseitigen. Über 120 Jahre wurden homosexuelle Männer kriminalisiert. Und das ist wieder diese Geschichte, da habe ich ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass sie es einfach nicht hinbekommen. Und dieses hier, es ist unser Justizminister, also dieser Paragraph 175 StGB, das war mal der, wo Homosexualität zwischen Männern also komplett illegal war. Aber das war nicht so, als dieser Paragraph vor 30 Jahren abgeschafft wurde. Sondern der wurde schon Jahrzehnte davor wurde er schon abgeändert, dass in diesem 175 StGB-Paragraphen nur noch drin stand, dass sich da strafbar macht, wenn sowas zwischen einem Erwachsenen und einem Minderjährigen passiert und auch dann nur unter der Bedingung, dass also dieser Minderjährige ein Interesse an der Strafverfolgung hat. So hat man das da reingeschrieben. Also es ist noch nicht mal so ein Delikt, wo von Amts wegen her das dann da verfolgt wird, gewesen und damit war halt Homosexualität nicht mehr strafbar. Das ist also nicht in den 90er Jahren erst passiert, als dieses dann gestrichen wurde, weil das dann in andere Bestimmungen übergegangen ist und so. Aber das wird immer wieder so geframed und von wem wird das so geframed? Von irgendwelchen Sozialisten DDR-Fans. Weil im Endeffekt war, wollen sie damit das so hinstellen, so nach dem Motto, ja, hier scheiß BRD, ungerechter Schweinestaat, wo hier die Homosexualität verboten war, bei uns in der super tollen aufgeklärten DDR, da war das ja nicht so und das wurde dann erst getilgt, nachdem hier die DDR mit eingegangen ist in die BRD, da wurde das dann behoben und das ist so das Framing dahinter immer. Und dem geht man halt komplett auf den Leim. Und dazu kann ich nur sagen, dieses Ding, was es immer heißt, von wegen The Left can't meme, ja, die können nicht witzig memen, aber so eine Scheiße wie das hier, oh, vor 30 Jahren, da ist das Unrecht beendet worden. Es wird von jedem immer wieder weiter gebrabbelt, weil es halt aus allen Kanonenrohren überall immer steht und die Leute es natürlich nicht hinterfragen, weil wenn das halt überall immer behauptet wird, dann verstehe ich das schon irgendwie, dass man da nicht nochmal nachguckt, aber ich sag mal, der Bundesminister der Justiz sollte eigentlich wissen, was irgendwie in so einem Paragraphen mal drin stand, als es abgeschafft wurde. Aber es ist scheinbar auch zu viel verlangt. Ja, und das hat eigentlich auch noch mit dem ganzen Trans-Thema zu tun. Von dem Herrn Schellenberger wurde jetzt hier veröffentlicht, die WPATH-Files. Und das ist die World Professional Association for Transgender Health, dieses WPATH. Und ja, im Endeffekt hat sich da jetzt herausgestellt, dass ja, das ist also ein ziemlicher Skandal ist. Er vergleicht das hier mit so Sachen aus der Vergangenheit wie Lobotomie, ne, was mal gemacht wurde, von medizinischen Experten empfohlen wurde. Und hier haben wir halt auch, und das sollte ja eigentlich niemanden mehr überraschen, aber hier merkt man halt auch, dass die Leute, die auf die sich da halt verlassen wird, also diese World Professional Association for Transgender Health, auf deren Veröffentlichungen beziehen sich halt alle möglichen anderen Leute. Na, er zählt das ja auch auf. American Medical Association, Endocrine Society, American Academy of Pediatrics, thousands of doctors worldwide rely on WPATH. Und das ist dann die führende Autorität, was Gendermedizin betrifft. Und ja, also es reicht halt alles nicht aus, was die da machen. Es wird alles nicht, den Leuten nicht, die werden nicht richtig aufgeklärt, was überhaupt die Konsequenzen sein können von diesen Eingriffen und diesen Pubertätsblockern, das ganze Zeug. Ja, können die Betroffenen ja dann hinterher einklagen, ne? Das ist nicht in Ordnung war. Super, ne? Ja, aber im Endeffekt, das läuft ja immer alles noch. Also es muss ja mal beendet werden. In Deutschland bewegen wir uns ja auch noch immer weiter noch darauf zu, das alles zu vereinfachen. Ja, und hier ist nochmal die Webseite, wo man die ganzen Sachen dann hier nachlesen kann. Von ihm. Die Veröffentlichung. Ja, und dieses hier bin ich gerade noch kurz vor der Sendung beim Reichelt drüber gestolpert. Er hat das hier verteilt. Die Bild schreibt, Hasskommentare im Internet, Vorleserin Dana 11 wegen Kopftuch angefeindet. Ja, sowas aber auch. Eine 11-Jährige trägt ein Kopftuch. Also das hat man natürlich geil zu finden, ne? Weil das ist ja eine super Entwicklung. Und ja, also wenn man nicht komplett rassistisch ist, dann kann man eigentlich nur Beifall klatschen. Ne? Also das ist ja mal klar. Dana ist 11 Jahre alt und hat eine große Leidenschaft, das Lesen. Und besonders das Vorlesen. Mit ihrem Talent gewann die Schülerin den Bonner Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels und kam mit Foto in die Zeitung. Oh Freude. Doch was dann folgte, ist kaum zu ertragen. Dann und ihre Familie traf eine Welle rassistischer Hassattacken. Rassistisch. Weil das Mädchen ein Kopftuch trägt. Rassistisch. Das ist angewachsen, oder wie? Vielleicht will Dana dahin, wo Elif ist. Vielleicht, ja. Besser. Ja. Wir haben rund 400 Hasskommentare bekommen. Rund. Hat man die denen ins Haus geliefert? Oder? Berichtet Almut. Die wollten wir ja vorhin nicht mehr haben, die Almut. Plus vom Literaturhaus Bonn. Das an der Organisation des Wettbewerbs beteiligt war. Also guck mal, die haben das noch nicht mal den Mädchen selber geschickt, ja, sondern den Leuten, die das da veranstaltet haben. Und zwar die ganze Bandbreite des Sumpfes, der im Netz kursiert. Oft mit Bezug auf das Kopftuch, teils mit rechten Parolen. Ja gut, also ich will natürlich nicht bestreiten, dass das vielleicht auch Leute getriggert hat, die da Scheißdreck dann darunter geschrieben haben, aber über ein Kopftuch bei einer Elfjährigen kann man sich schon aufregen. Muss man sich meines Erachtens nach auch aufregen. Das ist nicht in Ordnung. Der Veranstalter schaltet darauf die Polizei ein, ja. Mittlerweile sind die Kommentare gelöscht. Familie Backer hält zusammen und versucht, sich von solchen Erlebnissen nicht beeindrucken zu lassen. Dieser Bildartikel hier ist halt eben auch so toll. Wir kennen solche Reaktionen aus der Schule, erzählt uns Danas ältere Schwester und so weiter. Wir haben uns daran gewöhnt. Ja, wir hören einfach nicht mehr hin. Das ist natürlich eine gute Einstellung eigentlich. Ja, was sind denn rechte Parolen in der Beziehung? Ich meine, Parolen passen eigentlich gar nicht so richtig zu, ne? Ja, Vater und Mutter stammen aus Ägypten, haben in Deutschland studiert und arbeiten hier. In Bonn fühlt sich die Familie wohl anders als früher in Leipzig, wo die vier Kinder geboren wurden. Dort gibt es wirklich einen großen Hass gegenüber Ausländern, erzählt hier der Vater. Das mag natürlich sein. Aber in Bonn ist alles ganz anders. Wir haben wahrscheinlich Konnewitz gewohnt, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Wir haben Arbeit, eine schöne Wohnung, die Kinder bekommen eine gute Ausbildung, wir halten uns an Recht und Ordnung. Und zahlen unsere Steuern. Wir sind hier angekommen. Also, ihr seht aber nicht so aus, als wärt ihr hier angekommen. Tut mir furchtbar leid. Also. Das halte ich für unzutreffend. Ja, und die Mutter sagt, die Mädchen tragen das Kopftuch freiwillig. Mit 11. Ja. Und jetzt, das ist jetzt mit den veganen Katzen halt. Ne? Und jetzt kommt der beste Satz von dem ganzen Artikel. Dana hat an der Schule mehr Glück als ihre Schwestern. Sie besucht ein Gymnasium mit einem hohen Ausländeranteil. Dort ist ihr Kopftuch nichts Besonderes. Niemand diskriminiert sie. Nächste Woche hören wir dann, dass an irgendeiner Schule in Dingenskirchen halt wieder versucht wurde, die Scharia umzusetzen. Tja. Jetzt liest Dana erstmal ein nächstes Buch, Wunder, die Geschichte über Ausgrenzung. Eine Geschichte über Ausgrenzung. Euer Kopftuch ist ausgrenzend. Sie tragen das doch freiwillig. Das steht für Ausgrenzung. Ja, aber es grenzt andere aus. Das sagt, du bist ungläubig. Das ist nicht richtig. Ja, und die Reinen und die Unreinen und so. Ja. Und nochmal dran denken, die tragen das, damit sie vor den lüsternen Blicken der Männer verborgen sind. Weiß nicht, was das über eine Gesellschaft sagt, dass sie glaubt, dass schon Elfjährige von den lüsternen Blicken der Männer verborgen werden müssen. Das habe ich von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Und zwar hat hier wohl dieses Center for Countering Digital Hate aus den USA so ein Pamphlet herausgegeben, wo es darum geht, wie sich angeblich an der Leugnung des Klimawandels unheimlich ganz toll Geld verdienen lässt. Und das würden auch ganz toll viele Leute machen. Die Nachweise, die ich jetzt so gesehen habe, so intensiv habe ich mir nicht angeguckt bisher. Kannst du mal, wenn du Lust hast, aufmachen. Ich kann auch bis nächste Woche noch ein bisschen genauer drüber gucken. Die habe ich jetzt nicht so gefunden, aber alleine diese Art, das den Leuten nachzusagen, dass sie das machen würden aus finanziellem Interesse, das ist digitalen Hass, das ist digitaler Hass. Ja. Digitaler Hass. Ja, wenn man nicht möchte, dass sich die Welt auf den Kopf stellt für so eine Idee oder so. Ja, den Report kann man sich also kann sich in Ruhe angucken, fliegen, wie auch immer man will halt. Ja, da steht das dann alles drin, was sie sich so zusammengesponnen haben. Ja, die einen spinnen sich hier was zusammen über Gamer, die anderen spinnen sich da was zusammen über Leute, die Klima-Gegeninformationen sammeln oder sowas. Oh, das ist hier ein Rekord. Ja, und die ganze Propagandasprüche sind natürlich auch dabei. Das braucht einer nicht wundern, ne? Ist klar. Ja, auch lustig, die vernünftige Mehrheit von uns, die alarmieren möchten wegen der Klimakatastrophe. Und die müssen dann mit andauernd hier mit so einer Welle von Desinformationen arbeiten, die. Disinformation, Misinformation, ne? Das ist ja von der Ulla auch. Das ist da das, die gegen. Ja, das, es ist da hier, kannst du jetzt Töpfe vielleicht mit aufmachen, wer weiß, ne? So eine NGO gründen, die sich gegen Disinformation wendet und zack, fließt das Geld. Ja. Pff, könnte ich mir so vorstellen. Muss ja nicht sein. So. Ja, und dann reden sie von Lügen vor allen Dingen, ne? Also, meine Güte, das sind eben wissenschaftliche Streitereien. Das sind nicht in den Lügen und Wahrheiten. Die Leute wollen das verzögern und das ist das Böse jetzt hier, oder wie? Genau. Ja, das reicht schon. Action, oder wir reden von Klimakatastrophe und regen uns darüber auf, dass die anderen Desinformation betreiben, oder wie? Ja, eigentlich schon, ne? Digitaler Hass, ja. Wir reden von digitalen Hass. Und projizieren das hier auf sowas und reden dann noch von Desinformation. Narrative Shift von Old Denial to New Denial seeks to undermine the solutions of migrating the climate crisis and delay political action. Professionalisiert so ungefähr, ist das dann auch gemeint, ne? Das Geschäft würde immer Old intensiver, denial, besser funktionieren. Ja. Old Crisis, New Crisis oder was? Das andere, was wir noch haben, ist Anti-Vax. Ja, das ist auch total digitaler Hass. Ja. Scheiße. Virtueller Hass. Das Star-Framework. Das ist ja die Lufthansa, oder? Research. TikTok removes users from headaches, okay. Ja, Twitter wohl International auch Women's Day, ja. Das ist ja überhaupt der König unter den Hass und Desinformationskampagnen, wie wir ja diese Woche mal wieder gelernt haben. Also. Tichy behauptet hier, dass die CO2-Steuern Schuld an den hohen Strompreisen wären. Wobei die Strompreise sind ja schon ein bisschen zurückgekommen. Hier stellen sie es noch so dar, dass der Habeck sich das Positive, eben die sinkenden Preise wieder selbst an seine Wehr hängt, die steigenden Preise aber dem Putin in die Schuhe schieben will. Das ist sicher richtig. Und ich denke mal eben, dass es auch mehrere Gründe gibt, ne? Deswegen so Preise steigen oder fallen. Aber sicher, die schlechte Politik spielt da schon eine große Rolle und der CO2-Preis, bin ich auch der Meinung, verteuert viele Sachen unnötig, so. Zumindest solange man es irgendwie auch nicht ersetzen kann adäquat, macht es einfach eben nur teuer. Ja, und den Artikel habe ich leider auch nur überfliegen können jetzt in der kurzen Zeit. Weiß ich nicht, ob da noch viel mehr Gehalt ist. Also prinzipiell finde ich es ein bisschen doof, die Sachen dann so eins zu eins gegeneinander zu stellen, weil, wie gesagt, ich glaube schon eher, dass die Gemengelage da schuld ist und auch der Krieg seinen Anteil hat. Aber eben nicht nur und auch nicht als auslösenden Effekt unbedingt, ne? Nee, die langfristigen Investitionsplanungen spielen eine große Rolle. Ja. Die kurzfristige Verknappung hat eine Rolle gespielt. Und durch die perspektivische langfristige Verknappung von Gas, was Russland betrifft, die komplette Umstellung der Energiestrategie hat auch eine Rolle gespielt. Mhm. Also, dass es überhaupt keine Rolle gespielt hätte, würde ich jetzt nicht sagen, aber halt eher indirekt. Naja. Ja, jemand kann mal froh sein, dass die Preise wieder ein bisschen runtergekommen sind. Kommen wir zu einem Bericht vom Bundesrechnungshof, der für Wellen gesorgt hat, meiner Meinung nach zu Recht. zum Bundesrechnungshof. Das ist eine Institution, die halt im Endeffekt die Regierungsarbeit überprüfen soll, ob die sich an ihre eigenen Regeln und an die Gesetze halten und auch effizient arbeiten im Sinne von Bürokratieabbau und Kostenregulierung. Traditionell eher CDU-lastig besetzt und auch mit nicht sehr hohen Befugnissen ausgestattet, außer halt die Öffentlichkeitsarbeit zu machen und gewisse Sachen anzustoßen, wenn Gesetze verletzt wurden. Und ja, in diesem stehen einige Sachen drin. Gehen wir erstmal auf den Artikel hier ein, wo einige Sachen zusammengefasst werden. Das Ziel einer sicheren Versorgung mit Strom kann langfristig nicht gewährleistet werden, sagt Rechnungshofpräsident. Das wird natürlich hergeleitet. Die Energiewende ist nicht auf Kurs, die Bundesregierung muss dringend umsteuern. Die sichere Versorgung ist gefährdet, der Strom ist teurer, während die Bundesregierung die Auswirkungen der Energiewende auf Landwirtschaft, auf Landschaft, Natur und Umwelt nicht umfassend bewerten kann. Ja, um Versorgungssicherheit herzustellen, wird die Kraftwerkstrategie 2026 nicht gelingen. Der planmäßige Rückstand beim Netzausbau beträgt mittlerweile 7 Jahre oder 6.000 Kilometer. Es besteht kein belastbares Frühwarnsystem, um gewisse Sachen abzusehen und dementsprechend zu handeln. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, worum es da geht, weil das ist wirklich ein krasser Hammer. Und die Umweltgesetzgebungen werden ausgehebelt. Das sind so die Hauptkritikpunkte, die auch generell besprochen werden. Gehen wir doch mal direkt in das Ding rein. Ich habe einige Notizen dazu gemacht. Wir können mal anfangen auf Seite 11 vielleicht von dem Dokument. Da haben wir ein kleines Übersichtsbild, was an sich schon für sich spricht, dass der Bundesrechnungshof so ein Bild nimmt. Der Tanker der Energiewende und die Eisberge, die quasi das verhindern. Hier haben wir den Netzausbau, den Ausbau erneuerbarer Energien, den Zubau von Backup-Kraftwerken, das Monitoring von Umwelt, Wirkungen und allgemein die Strompreismarkt. Das sind die 5 Punkte, die alle komplett aus dem Ruder gelaufen sind, laut dem Bundesrechnungshof. Da hält sich das Wirtschaftsministerium nicht an die eigenen Vorgaben und die eigenen Gesetze. Und das ist teilweise halt wirklich sehr krass. Also im Endeffekt zwischen den Zeilen, wenn man das liest, kommt man immer wieder darauf, das Bundeswirtschaftsministerium hat anscheinend die Arbeit eingestellt und macht gar nichts mehr. Die haben zwar einige Pläne gemacht, die durchgeführt werden, aber seitdem passiert nichts. Weder neue Kraftwerkskapazitäten, neue Verträge, neue Monitoring-Systeme im Hintergrund. Es wird im Endeffekt gar nichts gemacht. Das ist so das Fazit eigentlich. Sie hatten so eine Zahl entwickelt, die irgendwie darstellt, wie sehr sie hinten sind sozusagen. Da gibt es gewisse Monitoring-Systeme, die allerdings nicht im Wirtschaftsministerium beheimatet sind, sondern im Umweltministerium und bei anderen Sachen. Also es ist da so viel drin, deswegen muss ich mich so ein bisschen an der Struktur vom Dokument entlanghangeln. Ja. Ihr habt ja erstmal die allgemeine Übersicht, wie es aussieht. Gehen wir doch mal auf Seite 16 als nächstes. Dann haben wir das nächste Bild. Geht es im Endeffekt um den europäischen Strombinnenmarkt. Da ist es ja so, seitdem die Kernkraftwerke abgeschaltet werden, sind wir ein Nettoimporteur geworden, was ja eigentlich ein Warnsignal sein sollte. Aber da finde ich interessant, wie das hier vom Bundeswirtschaftsministerium gerechtfertigt wird, dass das so ist. Die Bundesregierung betont, dass Deutschland seinen Stromverbrauch theoretisch auch mit Gas- und Kohlekraftwerken im Inland zu höheren Kosten hätte decken können. Dies hätte jedoch mehr CO2-Emissionen und höhere Stromrechnung bedeutet. Somit seien die Stromimporte Ergebnis eines funktionierenden europäischen Strombinnenmarktes. Ja, so, genau. Das hat Robert Habeck auch irgendwie auf so einem Panel mit Herrn Söder irgendwie gesagt. Und es ging auch bei sozialen Medien rum von irgendwelchen Leuten mit: Seht ihr, die Energiewende funktioniert prima, bla bla bla. Das ist hier nur Populismus und immer derselbe Scheiß. Und Robert Habeck sagt genau, wie es ist. Ja, und das Problem ist eben das Problem der Sicherheit der Stromversorgung. Ja, es ist absehbar, dass insbesondere Ausbau von Windenergie im Land nicht im gesetzlich festgelegten Umfang erreicht wird. So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es kommt sehr oft in diesem Dokument vor, dass gesetzlichen Pflichten seitens des Ministeriums nicht nachgegangen wird. So, das heißt, dieser Bericht, der wird zumindest ein juristisches Nachspiel auf irgendeiner Ebene noch haben. Auch wenn Robert Habeck sagt, ich habe ihn zur Kenntnis genommen und mehr nicht, ist das schon ein ziemlich krasses Dokument. So, wenn man, ne, also es geht erstmal um die Versorgungssicherheit. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt nicht richtig im gleichen, also kommt nicht der eigenen Planung hinterher, und der Ausbau der grundlastfähigen konventionellen Leistungen kommt auch nicht dem Plan hinterher. Weil tatsächlich ist es ja so, dass immer wieder gesagt wird, okay, wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, aber de facto ist es ja so, dass in der realistischen Strategie, die es ja gibt, immer wieder gesagt wird, okay, wir bauen aber gleichzeitig Gaskraftwerke und andere Kraftwerke nach, weil wir ja grundlastfähigen Strom benötigen. Und weder das eine Ziel noch das andere Ziel wird erfüllt. Ja, da gibt es eine Unterdeckung, also es geht sogar zurück. Die installierte Erzeugungsleistung von erneuerbaren Energien ist von 97,7 auf 150 Gigawatt gestiegen, was zwar gut ist, aber die Erzeugungsleistung gesicherter und steuerbarer konventionellen Anlagen sank von 107 auf 96,9 Gigawatt. So, da wird eine Lücke, die immer größer, von Kraftwerken, die gebaut werden müssen für die Grundlastversorgung. Die werden einfach nicht gebaut. So, der Zubau der kommenden Jahre wird durch die Ausschreibung der Bundesnetzagentur bestimmt. Die Bundesnetzagentur kommt einfach mit den Genehmigungen nicht hinterher und es gibt nicht genug Interessenten dafür. Wenn du auf Seite 20 gehst, da haben wir das nächste Bild, neue Windräder nur zur Hälfte vergeben, habe ich auch schon mal drüber berichtet. Also viele Sachen, die hier in dem Bericht stehen, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Aber es sind einfach wirklich katastrophale Zahlen. Ne, wie ihr seht, die Hälfte der Kapazität, die vergeben werden sollte, um im Plan zu bleiben, wurde nicht vergeben, weil es einfach für die Unternehmen nicht attraktiv war, vor Ort zu investieren. Punkt. So, und was macht das Ministerium? Die sagen einfach, okay, das, was wir dieses Jahr nicht haben, das hauen wir einfach auf das Plan soll im nächsten Jahr drauf. Ja? Weil ist ja klar, dass es dann funktionieren wird. Logisch. Gesetzesverletzung. Wieder. Mehrere sogar. Das ist einfach so dämlich, dass man, also, dass sie es nicht erreicht haben, okay. Aber das jetzt einfach sagen, okay, ist ja nicht schlimm, wir hauen es einfach auf die Planung vom nächsten Jahr drauf und rechnen mit diesen Zahlen weiter in die Zukunft. Ja, darum geht es ja auch. Ja, sie müssen hier mit den Gesetzen immer selbst die Karten legen, ne? Wo sie sich irgendwelche Zieldaten reinschreiben, die sie nicht eingehalten bekommen. Ja, das ist schon sehr krass, das Bild. Das ist ja dann einfach, also, ist ja der Bürgerschuld auch im Prinzip. Ne? Genau, das gehen wir direkt zum nächsten Bild auf Seite 23. So, ist nicht mehr allzu lang, keine Sorge. Aber es sind halt schon wirklich so ein paar Klopper drin. Ne? Ziele für Netzausbau weit verfehlt. Nur, dass man das auch nochmal ein bisschen visualisiert sieht. Haben wir ja schon vorhin gesagt, ne? 7 Jahre hängen wir hinterher von der Planung. 6000 Kilometer Untersoll haben wir. Und das, was die Berechnungsgrundlage für das Ganze ist, das ist sehr haarsträubend. Ja, hier gehen wir immer noch von sehr optimistischen Zahlen aus. Und wir reden hier darüber, dass das Netz stabil gehalten wird, dass es eine Versorgungssicherheit gibt, dass wir keine Brownouts haben, dass wir genug Strom für die Industrie haben und so weiter und so fort, nach Vorgaben, die das Ministerium sich selber auch gegeben hat und die Regierung. Ja, das kann de facto nicht erreicht werden. Ist nicht möglich. Die Lücke ist da. So, kann man nicht wegdiskutieren. Ist einfach da, aber sie kommt in dem Monitoring vom Bundeswirtschaftsministerium nicht vor. Das ist halt ein ziemlicher Knaller. Ja, und die tatsächliche Entwicklung weicht von Annahmen des ursprünglichen Monitorings erheblich ab. Der aktuelle Zubau von erneuerbaren Energien erfüllt bei weitem nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Zielfahrt. Der Ausbau vom beim Ausbau der Stromnetze besteht ein erheblicher Zeit- und Ausbauverzug von 7 Jahren. Laut Netzagentur könnte es bei Verzögerung zu Situationen mit Übertragungsherausforderungen kommen. Was ich gerade gesagt habe, Brownouts, solche Sachen. Ne? Da gibt es auch statistische Berechnungen von anderen europäischen Institutionen für, das haben wir auf Seite 26, Bedenken bezüglich der deutschen Versorgungssicherheit auf europäischer Ebene. Hier haben wir ein paar Zahlen der Lastenunterdeckungserwartungen in verschiedenen Szenarien von der Europäischen Agentur. einer europäischen Agentur. Ja, da haben wir einfach im Endeffekt eine Unterdeckung von mehreren Terawatt. Ne? Also im besten Szenario 2,2, was wir halt durch Import ausgleichen müssen. Darum geht es ja. Ne? Ihr seht ja, wie die Zahlen sich entwickeln, je nach Szenarien. Und hier gibt es halt ein Szenario, das ein bisschen besser ist und ein Szenario, was ein bisschen schlechter ist. So, Szenarien, ja, da kommen wir dann zum nächsten Punkt, der einfach wirklich total daneben gemacht wird vom Ministerium. Und zwar, Grundannahmen im Monitoring mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten müssen berücksichtigt werden. Aktuelle Monitoring-Berichte der Bundesnetzagentur zur Versorgungssicherheit mit Elektrizität entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen. Da haben wir es schon wieder, was nicht gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das kommt dauernd, immer wieder. Wonach er auf wahrscheinlichkeitsbasierten Analysen beruhen muss. Was wird nämlich gemacht? Da gibt es gibt kein, ich nehme mal was vorweg, es gibt dieses Monitoring-Tool gar nicht mehr. Da werden jetzt nur noch Annahmen vom Wirtschaftsministerium diktiert, die dann in diese Zielvorgaben einfließen. Es gibt dieses Monitoring-Tool nicht mehr. Das kommt gleich. Also, diese Monitoring-Berichte, die gerade erstellt werden, basieren nicht mehr auf Fakten, kurz gesagt. Dennoch hat sich die Bundesregierung den Bericht zu eigen gemacht. Damit geht sie davon aus, dass alle gesetzlichen und sonstigen Ziele der Bundesregierung rechtzeitig erreicht werden. Sie gehen von einem Best-Case-Szenario aus. Die aktuellen und prognostizierten Entwicklungen lassen dies aber nicht mitnichten erwarten. Ein Best-Case-Szenario, welches weiterhin bestehende Hemmnisse, insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim Netzausbau berücksichtigt, wird nicht mal erreicht. Ja, also es wird nur das Best-Case-Szenario überhaupt berücksichtigt, aber nicht mal dieses Best-Case-Szenario wird mit den aktuellen Zahlen erreicht. Es wird genauso wenig beachtet wie ein Worst-Case-Szenario. Seit dem Jahr 2021 hat der Bundesrechnungshof die Einrichtung eines Worst-Case-Szenarios beim Monitoring gefordert, was nicht gemacht wurde. So, ich lese jetzt einfach mal weiter, gibt es keine schönen Grafiken mehr. Durch einen Verweis auf EU-Recht fordert der Bundesrechnungshof, dass die Analyse der Versorgungssicherheit auf angemessenen zentralen Referenzszenarien beruhen muss. Annahmen, die offensichtlich unwahrscheinlich sind, erfüllen diese Anforderungen nicht. Ein Monitoring, dessen Annahmen nur auf einem unwahrscheinlichen und laut aktuellen Zahlen nicht mehr erreichbaren Best Case basieren, ist nicht als Frühwarnsystem geeignet. Das Monitoring der Versorgungssicherheit muss in seiner Funktion als Frühwarnsystem künftig gerecht werden. Dafür muss das Ministerium sicherstellen, dass die Bundesnetzagentur verschiedene Szenarien betrachtet und dabei die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Grundeinnahmen variiert, sodass unter anderem auch ein Worst-Case-Szenario realistisch betrachtet werden kann. Also die haben im Endeffekt kein Monitoring. Warum haben die kein Monitoring mehr? Das ist doch seltsam. Es gibt doch überall diese Monitoring-Sachen. Ja, das Monitoring... Ja, aber wenn immer die Lampen angehen und der Alarm losschrillt, schaltest du das Monitoring halt irgendwann ab. Ne? Also ich übergehe jetzt mal ein paar andere Klopper, wie beispielsweise die Netzausbaukosten steigen ja von 107 Milliarden auf 463 Milliarden prognostiziert. Habe ich schon drüber berichtet. Das sind halt auch alles Sachen, wo gesagt wird, wie kann das passieren? Wir brauchen ein Monitoring-Tool, dass solche Sachen nicht kommen. Ne, dann Kosten für Netzengpassmanagement steigen ums Mehrfache, was auch bekannt ist. Aber das Problem ist mit dem Monitoring. So, jetzt suche ich den einen Absatz nochmal. Umweltstandards werden abgesenkt. Also ich übergehe jetzt sehr viele Kloppe. So. Die Bundesregierung begleitet die Entwicklung der Energiewende seit dem Jahr 2011. Mit dem Monitoring-Prozess Energie der Zukunft. Ja, alle drei Jahre soll die Bundesregierung in einem Fortschrittsbericht zur Energiewende bei absehbaren Zielverfehlungen zusätzlich korrigierende Maßnahmen vorschlagen. Aber das Problem ist, diese Monitoring gibt es nicht mehr. Aussetzen des Monitoring-Prozesses Energie der Zukunft im März 2023, also jetzt gerade, teilte das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dem Bundesrechnungshof mit, dass der Monitoring-Prozess derzeit auf Eis liege. Es prüft für den Monitoring-Bericht aufgrund der Vielzahl jährlich erscheinender Energieberichte mit Monitoring-Charakter einzustellen. Das diene dem Bürokratieabbau sowie zur Steigerung der Effizienz des ministeriellen Ressourceneinsatzes. Habt ihr gecheckt, was das bedeutet? Es geht hier um das Monitoring für die Kosten und für die Einschätzung der Umweltschäden. Und das Monitoring der Umweltverträglichkeit wurde durch Abschaffung von diesem Monitoring-Prozess komplett beschränkt auf das Klima. Die Energiewende trägt zum Klimaschutz bei, wirkt aber auch vielfältig auf andere Schutzgüter. Um Wirkungen differenziert zu bewerten, fehlt ein wissenschaftliches Monitoring. Jetzt. Guck da nicht hin, könnte so heißen, ne? Also, ich finde, da sind schon einige Klopper drin. Ich habe jetzt nicht mal alles gesagt. Ja, aber ihr habt gemerkt, worauf fokussiert würde, auf die ganzen Sachen, die eh schon bekannt sind. Aber was im Endeffekt der Bundesrechnungshof hier sagt, ist, ja, das Ministerium hat einfach, die Arbeit eingestellt. Die haben nicht mal mehr einen Monitoring-Prozess, um zu überprüfen, ob die ihre eigenen Ziele erreichen. Die haben keinen Szenarienprozess mit Best Case, Worst Case, Middle Case, an denen sie sich orientieren können. Haben sie, haben es einfach eingestellt. Ja, Haare raufen Zeit ist angesagt. Ja, und auf Strompreiskosten und so weiter wird auch eingegangen, aber das ist wirklich müßig. Weil an jedem Punkt, jeder Punkt, der kritisiert werden konnte, wurde hier im Endeffekt kritisiert. Ja, ich meine, es war so ein bisschen auch erwartbar, ne? Dass das irgendwie. Also es ist hier natürlich beschränkt auf die Energiewende, auf die Versorgungssicherheit und auf den Strompreis und den Umweltschutz, der damit zusammenhält. Natürlich gibt es auch noch sehr viele andere Sachen, die damit zusammenhängen und die das Bundeswirtschaftsministerium macht. Es geht halt nur um diese vier Sektoren hier in diesem Bericht. Und überall verkackt. Und wie gesagt, gesetzlichen Vorgaben wird nicht Leistung getragen oder es gibt es nicht und sowas. Solche Sätze sollte man nicht in einem Prüfungsbericht finden. Finde ich schon sehr, sehr krass. Ja. Ja, ich meine, es wird irgendeine Wirkung haben, ne? Denn einfach so weiter wird es wohl auch nicht gehen. Ne? Theoretisch steuern. Ja. Also wie gesagt, der Bundesrechnungshof hat ja eigentlich, der kann selber halt nicht viel machen. Ja, nur wenn der Bundesrechnungshof halt mehrmals schreibt, es wird gesetzlichen Vorgaben nicht Leistung getragen, dann muss da ja theoretisch eine juristische Aufarbeitung erfolgen. Da weiß ich jetzt nicht, das war jetzt schon... Hat schon lang genug gedauert, mir das Ding überhaupt durchzulesen. Aber Habeck hat doch schon dagegen gepoltert, das sei alles Unsinn. Also ich höre ja, da nicht. Ja, wie viel Unsinn? Ja, ich meine, sagen wir es mal so, wenn mir jemand sagen würde, ja sorry, ihr habt gar kein internes Monitoring, um eure eigenen Zielvorgaben zu nachvollziehen zu können, was will man darauf antworten, außer, ach ja, wenn es schon so weit ist. Ja, also das ist wirklich fantastisch. Katastrophal. Man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Die haben nicht mal mehr irgendwelche Modelle mit anhand derer, die irgendwas rechtfertigen. Die geben einfach die Zielvorgaben. Die sagen einfach, ja, das ist jetzt okay. Nehmen wir das Beispiel, das LNG-Terminal im Wattenmeer ist halt okay, weil ja, der Umweltschutz ist zwar wichtig, aber der Klimaschutz ist wichtiger und deswegen kann man das gegeneinander aufrechnen und wir sagen jetzt, dass das für den Klimaschutz wichtig ist und deswegen können wir die Umweltstandards ausheben. Solche Konsequenzen haben. Umweltstandards und das Monitoring für die Kosten, ne? Das ist auch gut auf jeden Fall. Das Monitoring für die Kosten ausheben, das ist richtig, richtig gut. Klingt nach sozialistischer Politik. Ja, das klingt einfach nach Gutsherrenart. Nach Gutsherrenart wird da entschieden. So klingt das tatsächlich. Es ist ja noch viel schlimmer. We fucking solve the problems. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber sorry, dann. Ne, ist vielleicht so ein bisschen noch das Fehler, der Fehler im Selbstverständnis der Politiker, dass sie glauben, sie müssten irgendwie alles regeln oder so. Naja. Ja, hier haben auch mal Politiker was geregelt, ist aber schon länger her. Und zwar geht es hier um so ein Transportgesetz, das schon etwas älter ist und von Firmen umgangen wird, in diesem Fall mit einer sehr kreativen Finte, nämlich die American Seafoods Company. Die sind seit ihrer Gründung durch einen norwegischen Milliardär ein bekannter Meeresfrüchte-Exporteur. Nun steht der Fischereikonzern wegen der Ausnutzung einer rechtlichen Grauzone unter intensiver Beobachtung. Dabei geht es um eine kuriose Strategie, die eine Gesetzeslücke nutzt, um historische Schifffahrtsgesetze zu umgehen. Der Fall ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen bisweilen zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, um gesetzliche Anforderungen zu umschiffen. 100 Jahre altes Gesetz, doch von vorn. Nach dem Ersten Weltkrieg verabschieden die USA im Jahr 1920 den Merchant Marine Act, bekannter unter dem Namen Jones Act. Das Gesetz verbot ausländischen Schiffen, Waren zwischen zwei US-Häfen zu transportieren, um die amerikanische Schifffahrtsindustrie zu stärken und die Unabhängigkeit der USA in Bezug auf ihre Transportwege zu sichern. Interessante Methode, ne? So gibt auch heute noch nur Schiffe, die unter amerikanischer Flagge fahren, zumindest 75% mit Amerikanern besetzt sind und aus mindestens 90% amerikanischen Stahl gebaut wurden, dürfen demnach Güter innerhalb der USA transportieren. Wegen der Schiffsindustrie, ist klar. Ja, und deswegen müssen die so einen Schmuggelweg gehen. Die amerikanische Seafood Company entdeckte jedoch eine Lücke im Jones Act, die es ermöglichte, diese Regelungen zu umgehen. Die Ausnahme, bekannt als der dritte Vorbehalt, lässt zu, dass Waren, die einen Teil ihrer Reise auf einer kanadischen Eisenbahnlinie zurücklegen, nicht den Einschränkungen des Jones Actes unterliegen. Also schiffen sie ihre Sachen kurz nach Kanada, fahren da 30 Meter mit der Bahnstrecke, die sie da extra gebaut haben, und dann sind sie von dem Gesetz befreit. Ja, ein ausgeklügelter Plan, der jetzt aber dann doch irgendwie vor Gericht zu scheitern droht. Ja, am Ende verlud man die Fische auf Lastwagen, parkte diese auf einem Tiefladewagen-Waggon und fuhr sie über den sogenannten Bayside Canadian Railway, also diese 30 Meter Dings. Ja, und dann konnten die es legal machen und die Strafe droht, es dauerte eine Weile, aber die kreative Umgehung der Schifffahrtsgesetze blieb nicht unbemerkt. Nach 9 Jahren flog der Schleichweg auf. Nun droht der American Seafood Company eine Strafe bis $350 Millionen. Damit ein Unternehmen die Ausnahme am Jones Act nutzen darf, ist eine offizielle Anerkennung durch die US Surface Transportation Board notwendig. Alles klar, diese Voraussetzung hat das Unternehmen trotz der ausgeklügelten Planung offenbar übersehen. Katsching. Sowas Bescheuertes, oder? Ich meine, da gehört ja eher das Gesetz abgeschafft, dass die Firma bestraft. Ja, dieser Jones Act ist halt so eine innenpolitische Wirtschaftsmaßnahme von Amerika, die ja eigentlich nach WTO-Standards gar nicht mehr haltbar ist. Aber ja, da geht es halt um viel Geld. Bei dieser ganzen Thematik muss ich immer an die Keystone XL Pipeline denken und dann Berkshire Hathaway, dass das ganze kanadische Öl auch per Zug nach Amerika bringt, aus ähnlichen Gründen. Tja, Reparaturverbot für Autos. Genau, das mit dem Reparaturverbot für Oldtimer, das hatten wir ja schon mal. Das kam damals, glaube ich, irgendwie vom Tichy oder so, weiß ich nicht mehr genau. Euronews bestätigt, dass im Prinzip hier die EU plant. Nee, tun sie nicht. Nein? Nee. Okay. Oh. Nee, die sagen hier, dass ein Altauto quasi ein verschrottetes Auto ist. Okay. Also es geht nicht. Ja, da geht es um also ich glaube, die einzige Kontroverse an der ganzen Sache ist die Definition von, ab wann gilt ein Auto nicht mal als reparaturfähig, weil es da halt sehr viel Schindluder getrieben wurde mit Exporten von Gebrauchtwagen und Autoteilen und so weiter und so fort. Wir reden jetzt hier nicht über hier steht, Autos offensichtlich in Hälfte geschnittene Teile. Vollständig verbrannt oder als unreparierbar gelten. Genau. Ja. Das hat der Vorschlag in dem Tichy-Artikel aber noch ein bisschen anders dargestellt, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ist ja auch immer die Frage, was kommt dann am Ende durch, ne, von so einem Vortrag. Ja, unreparierbar kann ja auch wirtschaftlicher Schaden sein. Das ist der Punkt. Die Definition von unreparierbar ist, glaube ich, der Punkt, wo die ganze Diskussion drum geht. Was gilt jetzt als unreparierbar, wenn dein Auto 20 Jahre alt ist und du kriegst den Motor nicht so hin, dass er der aktuellen Abgasnorm entspricht, gilt es dann als unreparierbar? Ein Beispiel. Ich bin in den Details nicht drin, aber ich gefährliches Halbwissen. Ja, und Osram hat ein Werk gebaut, mal so eben für 800 Millionen in Malaysia, glaube ich, war es. Und der Auftraggeber, der das Ganze initiiert hat, Firma Apple, man munkelt oder so, der möchte jetzt den Auftrag wohl doch zurückziehen für die Displays, die sie da bauen wollten, für die Herren Amerikaner. Und dann können sie die ganze Fabrik im Prinzip wieder einstampfen. Die Manager sagen jetzt, ja, okay, Osram ist nicht ganz billig, aber wir werden das verkraften, so ungefähr. Und dann stampfen wir die zur Not eben wieder ein. Es gibt wohl auch noch ein paar andere Auftraggeber, die eventuell da ein paar Aufträge reinbringen könnten, aber das lastet die Fabrik dann nicht mehr aus. Ja, und so haben sie die dann eventuell umsonst gebaut. Modernste Technik. Aber ich glaube, das war ein Werk in Malaysia, das war gar nicht in Deutschland, oder? Ja, genau. Nee, was ja, war nicht das? In Deutschland. Ja, in Deutschland geht das ja aber auch teuer nicht, trotzdem, sonst ne? direkt sowas passieren. Weil, ne, weil eben 800 Millionen verbrannt, weil Apple irgendwie gesagt hat, hier, ich kaufe was bei dir. Da muss man vielleicht auch eine Beteiligung von Apple dann einfordern, ne? Den Hand. Fest das war. Genau, ja, weil ZDF heute, die schreiben, Protest gegen E-Auto-Hersteller, ne, Protest Nein. ist das. Das ist also, kein Anschlag oder das ist kein Terror in der Reihe. Ja, genau. Ja. Bündnis will Tesla den Hand abdrehen. Oh, schreibt ZDF heute. Qualitätsjournalismus mit unserem Gebührengeld. Den Hand. Bündnis will Tesla den Hand abdrehen. Ja, wahrscheinlich meinen die eher den Hahn abdrehen, oder? Ja, schon ja. klar, dass sie den Hahn abdrehen meinen, aber dann sollten sie das doch auch schreiben. Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Der Hahn ist tot. Ja, aber guck mal, da steht sogar unten nochmal in dem Bildtext drin. Ja, ich hab's auch gesehen. Will Tesla den Hand abdrehen. Oder ist das wörtliche Zitat von dem Bündnis? Ich meine, es gibt ja immerhin die Möglichkeit, so einen Tweet auch zu löschen. Nur so als Vorschlag. Ja, so ich gucke jetzt mal. Einfach nochmal neu machen. Ich schaue jetzt mal, ob das nicht wirklich... Aber klick doch mal bitte auf den Link, ob das, ob der... Ja, eben, mache ich jetzt aber außerhalb vom Archive. Jo. Ja, ach so, weil jetzt steht nämlich auf dem CDF-Artikel steht jetzt nämlich, Bündnis will Tesla den Hahn abdrehen. Da steht nicht den Hand. Ja, also da ist es jetzt korrigiert. Ja. Jo. Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, ne? Das passiert halt in Deutschland, jo. RAF-Leute gefunden, hier irgendwie Anschläge gegen Infrastruktur. Was ist denn da jetzt passiert? Haben sie da einen Brandanschlag gemacht oder was bei Tesla? Oder was ist da genau gewesen? Ja, ja. Die haben auf die Stromversorgung. Nicht nur Tesla-Alarm gelegt für längere Zeit, also mehrere Tage, sondern halt auch anderen Nutzern, also Orten dort in der Gegend, halt den Strom abgedreht. Das ist schon richtig teuer eventuell, ne? Ja, die haben halt gesehen, dass das die Netzinfrastruktur da nicht redundant aufgebaut ist und dass sie da halt nur bei einem Transformatorwerk wohl halt das unterbrechen müssen und dann gibt es keine zweite Leitung und deswegen wäre die ganze Region halt erstmal klick-klack. Ja. Mhm, inklusive Krankenhäuser. Ja, auch Backer, wenn sich die Terroristen dann nicht so gut auskühlen. Diversen Privataushalten. Ja, hätte das Wirtschaftsministerium mal das Netz ordentlich ausgebaut, wäre da gar keine Schwachstelle gewesen. Ne? 7 Jahre, 6.000 Kilometer, genau darum geht es, um sowas. Nur so nebenbei, kleiner. So hängt das eine mit dem anderen zusammen vielleicht so ein bisschen. In der Tat, Kontext ist entscheidend. Ich meine, wenn man weniger Netz baut, dann muss man weniger Netz in die Luft jagen. Aber das war jetzt böse. Hier habe ich noch spontan ein Video aufgetrieben, dass wir es vielleicht nochmal angucken können. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut, aber bestimmt ganz gut, geht um Meinungsfreiheit. Die Akteure, die das machen, haben gar nicht richtig verstanden, was eigentlich die Essenz der Demokratie ist. Die Essenz der Demokratie ist, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt, die alle gleich legitim sind und diese Meinungen streiten sich. Und irgendwann wird abgestimmt und dann gibt es eine Entscheidung. Das ist der Punkt. Diese Freiheit der Ideen und dieser Wettkampf der Ideen, das ist die Essenz der Demokratie. Und wenn man sagt, naja, das darfst du nicht mehr sagen, das darfst du nicht mehr sagen und das ist die Delegitimierung. Ja, aber nicht mit Hass. Und das ist zwar unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, aber trotzdem problematisch und sag's lieber auch nicht. Da fängt man an, die Demokratie zu ersticken. Die Meinungsfreiheit wird stärker eingeschränkt und das erstickt so ganz allmählich die Demokratie. Und das ist gefährlich. Wir müssen uns eins klar machen, die Demokratie stirbt nicht mit einem Knall. Die stirbt auch in Deutschland nicht mit einem Militärputsch. Die stirbt Zentimeter für Zentimeter für Zentimeter. Immer eine kleine Maßnahme und noch eine kleine Maßnahme und noch eine kleine Maßnahme. Und dann dreht sich die Rechtslage ganz allmählich und dann dreht sich auch das Denken ganz allmählich. Und das ist brandgefährlich. Ich lese wie er so mit den Händen vor der Kamera so richtig erklärt. Also das traut sich auch nicht jeder. Guck mal, was ich hier mache, schwurbel, schwurbel. Nein, ist ja richtig, was er gesagt hat. Tja, und die einen hören das und denken sich, genau, deswegen ist es wichtig, gegen die AfD vorzugehen. Und die anderen hören das und denken so, ja, deswegen ist es vielleicht wichtig, dass die Regierung nicht so viel Macht über den mündigen Bürger hat. Ja, man kann aber doch auch in diese richtigen Aussagen eigentlich mit der kleinen Einstreuung, wie wir in allen Ecken sagen, so, aber nur mit den richtigen Worten, aber nur ohne Hass, aber nur ohne Wut. Also er hat es ja schon klar gesagt, er hat ja den Begriff der Delegitimierung da ganz klar benannt als einen Aspekt. Der halt verkehrt ist. Ja. Und das ist also dieser Herr Volker Böhme Nessler, den wir da gerade gesehen haben. Wie hier Berlin direkt sagt, Verfassungsrechtler. Genau. Tja, mit anderen Worten, ne? Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Eben, das wollte ich mal nicht ändern. Ich habe meine Webseite wieder an den Start gebracht, tatsächlich. Mammon Magazin Webseite? Ja, mal wieder was schreiben. Wie heißt denn die Adresse? Mammonmagazin.de. Mammonmagazin.de. Mhm. 3M. Geht da mal hin. Auf mammonmagazin.de und abonniert auch das Mammonmagazin auf YouTube. Das ist sehr gut. Das Safe Space gibt es auch noch, oder? Ja. Das SafeSpace.net. Und ja, nicht vergessen, auf Amazon liegen Knicklicht und Miete pro Kopf von Abel Deparian aus. Ja, damit freuen wir uns auf die nächste Woche. Du bist nicht allein, Dewey, der Katzenbock. Wir sind in Gedanken immer bei euch. Und denkt dran, Sweet Baby Ink Detected auf Steam zu abonnieren, damit ihr immer wisst, welche Spiele ihr nicht kaufen solltet. Danke fürs Zuschauen, ne? Zuschauen. Das sieht immer gleich so. Wir sehen uns. Alle so rausschmeißen. Tschüss. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.